alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Physikalische Soiree, Ausgabe 195, Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Ich bin zu Gast für diese physikalische Soiree an der TU Wien, an der Technischen Uni Wien, bei Andreas Tröster. Hallo, Andreas. Hallo. Danke für die Einladung. Du bist theoretischer Physiker. Ja. Und Wilfried Schanz, du bist von der Fakultät für Physik der Universität Wien. Ja. Du bist nicht bin eigentlich Experimentalphysiker. Physiker. Experimentalphysiker. Aber beschäftige mich auch. Ich bin so ein Mittelding irgendwie. Und die Geschichte, worüber wir heute reden, ist eben eine Verbindung zwischen theoretischer Physik und Experimentalphysik bei hohen Drücken, ganz weit unten, in der Erde zum Beispiel. Andi, warum? Also, oder was ist die Geschichte? Was hast du gemacht? Naja, das Ganze geht eigentlich zurück auf das Jahr 2002, würde ich sagen. Da hatte ich schon 3 Jahre mein Doktorat bei Wilfried Schanz gemacht und wir haben im Rahmen eines Projektes uns interessiert, also das ist ein generelles Interessengebiet von uns seit vielen Jahren, Phasenübergänge und die elastischen Effekte bei Phasenübergängen, und zwar in Festkörpern. Phasenübergang ist etwas, wenn praktisch von was fest ist und flüssig wird. Also, einfach gesagt, es ist ein Übergang von einem Aggregatzustand in den anderen. Wenn man das Jolly-Eis in der Sonne schmilzt. Ja, also es ist was eigentlich, was absolut Alltägliches, nämlich zum Beispiel Schmelzen von Eis oder Verdampfen von Wasser. Das wären so typische Beispiele von Phasenübergängen. Mhm. Was uns interessiert, sind speziell Phasenübergänge in Festkörpern. Ein Festkörper kann also... Da kann schmelzen, die sogenannte kondensierte Phase, die gibt es auch in mehreren Zuständen. Es kann entweder kristallin sein oder es kann ein Glas sein, es kann ein Quasikristall sein. Wir interessieren uns speziell für Kristalle. Moment, ein Festkörper kann schmelzen, dann ist er flüssig. Das genau, ist immer so genau, das, was man in der Schule noch lernt. Du redest aber von anderen Phasenübergängen. Ja, nicht. Die Dinge, für die wir uns interessieren, die haben durchaus auch Gemeinsamkeiten mit dem Schmelzen eines Festkörpers. Nämlich beim Schmelzen eines Festkörpers wird ein bestimmtes Symmetrieelement des Raums eigentlich wiederhergestellt. Langsam. Ja? Phasenübergang, Schmelzen eines Festkörpers, das ist so quasi der Phasenübergang für die breite Masse. Darf ich vielleicht jeder? Was kurz dazu sagen? Vielleicht kurz was dazu sagen? Ja. Ich meine, Schmelzen, das ist etwas, was so ja. jeder kennt. Jeder kennt. Eiswürfel. Trotzdem ist der Schmelzvorgang eigentlich, es gibt keine richtige Theorie für den Schmelzvorgang. Also es ist... Der beschreibt praktisch, was da genau eigentlich auf atomarer Ebene passiert. Es gibt mehrere Theorien, die das Schmelzen beschreiben, aber eine einheitliche Theorie für das Schmelzen gibt es eigentlich nicht. Was ist eine Theorie? Keine analytische Theorie für das Schmelzen. Ich meine, es gibt da viele verschiedene Ansätze dazu. Ich glaube, die Leute, die das wirklich betreiben, würden sie aufregen, wenn man sagt, es gibt keine Theorie. Ich würde schon ganz gern wissen, Wilfried, wenn du sagst, da gibt es keine Theorie. Naja, heißt da Theorie? Naja, es gibt Theorien, die sagen, Schmelzen geht über Defekte. Dann gibt es andere Theorien. Was ist eine Theorie in dem Zusammenhang? Also für mich ist eine Theorie etwa eine thermodynamische Theorie, die man analytisch berechnen kann. Also eine ohne Formel. Jetzt Computersimulation. Eine Formel, ja. Okay. Ja. Im idealen Fall müsste ich sagen, ich geb mir vor, die Teilchen, die bei sowas beteiligt sind, und die Temperatur und den Druck. Und dann müsste eigentlich das Phasendiagramm zum Beispiel komplett berechenbar sein. Wo man praktisch im Phasendiagramm sieht man, ob jetzt bei diesem Druck, bei dieser Temperatur. Genau, ist das Material dort noch flüssig oder ist es schon fest? Und die Theorie würde dieses Phasendiagramm herstellen, also beschreiben. Man könnte das dann simulieren am Computer. Und der Wilfried sagte gerade, es gibt keine gescheite Theorie, dass das eigentlich ordentlich beschrieben wird. Analytisch ist sowas sehr schwierig. Analytisch gehört zu den schwierigsten Gebieten, sagen wir so. Vielleicht kann man das abschwächen. Was bedeutet analytisch in dem Fall? Analytisch heißt sozusagen mit Papier und Bleistift. Ja. Wenn ich das wirklich berechnen will, müsste ich eigentlich von der Schrödinger-Gleichung starten und das ableiten. Das ist natürlich wahnsinnig kompliziert. Es gibt dann vereinfachte Theorien, wo ich das mit Kraftfeldern zum Beispiel, mit Potenzialen zwischen den Teilchen beschreiben kann. Da hätte ich eher einen klassischen thermodynamischen Zugang im Rahmen der klassischen, wenn man so will, Mechanik oder nicht quantenmechanischen Beschreibung. Ja. Und dort ist, was der Wilfried andeutet, ist dort würde in zwei Dimensionen gibt es da eine Beschreibung des Schmelzens, wie sozusagen das Problem besteht darin, wenn ich einen kristallinen Körper habe, wie komme ich sozusagen von der kristallinen Phase zur Flüssigkeit? Mhm. Gibt es da graduelle Umwandlungen? Aha. Passiert das schlagartig? Das sind die Fragestellungen, die man da untersucht. Wird das Eis matschig? Oder zum Beispiel bei Zinn habe ich den Eindruck, wenn man Zinn erhitzt, auf einmal macht es wuff und das Ganze ist so plötzlich flüssig. Aber In zwei Dimensionen gibt es da mittlerweile eine ganz gute Theorie, die geht zurück auf David Nelson. Ja, vielleicht nur eins möchte ich dazu sagen. Ja. Wir haben irgendwie gerade mit den schwierigsten Dingen jetzt begonnen, Schmelzen oder Verdampfen zum Beispiel. Also das sind so die schwierigsten Probleme, mit denen wir jetzt begonnen haben. Ich verstehe eigentlich, wovon ihr redet. Ich verstehe nur diese Worte noch nicht. Easing-Modell und so weiter. Grundsätzlich, wenn ich jemanden tief in die Augen schaue, dann kann es sein, dass sich der in mich verliebt. Kann er ein Modell haben, das das Ganze beschreibt. Auf einer Ebene, wenn sich zwei Menschen in die Augen schauen, dann verstehen sie sich. Ich kann es aber auch molekular sehen, also tiefer liegend, also analytisch, dass ich wirklich sage, welche Pheromone fließen da hin und her, welche Signale finden statt. Dann habe ich wirklich eine Theorie des Verliebens. So, und jetzt sind wir bei den Phasenmodellen. Phasenübergängen, dass man einfach sagt, wie wird etwas fest zu flüssig? Da ist ja die Frage, wie kann ich es beschreiben? Und jetzt sind wir wieder beim Andreas, was er gesagt hat. Ja, also mein Einwurf war nur, wir haben begonnen mit Phasenübergängen, die die Allgemeinheit kennt. Ja, genau. Aber die gehören zu den schwierigsten theoretischen Problemen. Das habe ich gemeint. Ja, genau. Okay. Die zu lösen gehören eigentlich zu den schwierigsten Theorien. Man sagt immer Schmelzen, Verdampfen. Glasübergang. Glasübergang ist auch etwas, was... Was ist der Glasübergang? Also wenn eine Flüssigkeit nicht in einen kristallinen Zustand übergeht, sondern in einen ungeordneten Zustand, so wie Fensterglas. Amorph, glaube ich, sagt man, gell? Amorphes Material. Das sind alles Übergänge, die eigentlich sehr schwierig zu beschreiben sind, theoretisch. Glas ist so ein festes Wasser oder so eine feste Flüssigkeit. Oder es ist eine Art unterkühlte Flüssigkeit, muss man sagen. Okay. Die es nicht ganz in den kristallinen Zustand schafft. Okay. Weil dazu müssen gewisse Transportphänomene in dem Material ablaufen und die laufen schon so langsam, die Viskosität des Materials, wie man sagt, geht so hoch hinauf, dass diese Umordnungsprozesse zum Erliegen kommen und dann hat man sozusagen auf dem halben Weg zum Kristall ist man dann stehen geblieben. Das ist ein Glasübergang. Das ist bis heute, da kann man mit Fug und Recht sagen, es gibt bis heute eigentlich keine abgeschlossene Theorie. Es gibt 10 parallele Theorien, aber oder mehr Theorien, die parallel, jede Theorie beschreibt etwas für sich. Ja. Aber es gibt keine allgemeine Theorie, die alle Eigenschaften des Glasübergangs beschreiben würde. Das ist wirklich aktiver Gegenstand der Forschung. Aber wo bist du jetzt? Wenn ich den Aspekt von unserer Arbeit rausarbeiten würde, dann würde ich sagen, schauen wir uns nicht das Schmelzen an, gehen wir den umgekehrten Weg an, schauen wir uns wirklich das Kristallisieren an. Ja. Wenn ich eine Flüssigkeit habe, dann sausen in dieser Flüssigkeit die Atome oder die einzelnen Moleküle dieser Flüssigkeit wild durcheinander und im Mittel schaut die Flüssigkeit überall, von welchem Punkt aus in der Flüssigkeit ich sie auch betrachte, überall gleich aus. Mhm. Das heißt, sie ist translationsinvariant, mit anderen Worten, wenn ich meinen Standpunkt etwas verschiebe, schaut die Flüssigkeit immer noch gleich aus. Wenn ich im Meer schwimme, ist es egal, wo ich schwimme, es schaut... Immer das Wasser schaut überall gleich aus im Mittel. Einfach weil durch diese wilde, ungeordnete Bewegung diese Translationsinvarianz hergestellt wird. Und genauso ist es eigentlich. Ich kann mich sogar drehen und schaut immer noch gleich aus. Auch die Richtung, es ist auch egal, in welche Richtung ich schaue. Das heißt, es ist auch, wie man sagt, isotrop. Ja? Und diese Invarianzen, was du sagst, das bedeutet, dass etwas unverändert ist oder gleich ausschaut, zumindest schon einmal, das versteht ihr Physiker immer, da sagt sie dann, das ist dann symmetrisch. Ja, es ist hochsymmetrisch und zwar in dem Sinn, dass ich Symmetrieoperationen, Symmetrie heißt, ich wende eine gewisse Operation an auf mein Objekt und kann es mit sich selbst wieder zur Deckung bringen praktisch. Also wenn ich auf deinem ein Sitzball Objekt zum Beispiel, drehe, ja, ich drehe dich jetzt auf deinem Sitzball. Genau. Und der Beobachter nach der Drehung nicht feststellen kann, dass es gedreht wurde, weil es einfach gleich ausschaut wieder. Ja. Ja? Dann spricht man davon, dass diese Drehung ein Symmetrieelement war. Ist in diesem Fall nicht, weil das Kabel würde sich um deinen Kopf wickeln und es wird echt würde nicht so gut enden. Aber ich finde das wäre echt interessant, wenn ich einem Nichtphysiker jetzt die Frage stellen würde, was ist symmetrischer? Eine Kugel oder ein Kristall, dann wird fast jeder versucht sein zu sagen, der Kristall ist natürlich symmetrischer. Und für einen Physiker ist das Gegenteil der Fall. Die Kugel kann ich auf viel mehr Arten so drehen, Nämlich auf unendlich viele Arten kann ich die drehen und sie wird immer mit sich selber zur Deckung kommen. Ja. Ein Kristall, wenn ich an einen kubischen Kristall, also im Prinzip einen Würfel denke, dann gibt es nur gewisse ausgesuchte Drehungen um 90 Grad, beziehungsweise bei der Kugel sind, beim Würfel sind die dreizähligen Achsen das Entscheidende. Mhm. Das heißt um 120 Grad, um 180 Grad, es gibt gewisse Spiegelungen, es gibt nur ganz gewisse Drehoperationen und Spiegeloperationen, unter denen dieser Würfel mit sich selber wieder zur Deckung kommt. Das kann ich selbst ausprobieren, wenn ich einen Würfel nehme, da kann ich ihn um so 90 Grad drehen, wenn ich die obere und untere Fläche halte. Genau. Wenn ich aber an den Ecken halte, dann ist es auch wieder 90 Grad, aber das sind die Operationen. Ja. Und dann verschieben geht auch, wenn ich praktisch den Würfel von rechts nach links verschiebe, ist die Translation, die Bewegung. Und wenn ich jetzt viele Würfel aneinander lege, dann muss ich dieses Ensemble sozusagen um eine ganze Würfelkante verschieben, damit ich es mit sich selber wieder zur Deckung bringe. Das heißt, sowohl im Übergang von der Kugel zum Würfel ist die Isotropie, die Drehsymmetrie des Raums unter beliebigen Drehungen gebrochen. Ja. Und wenn ich an eine Flüssigkeit denke und an einen Kristall, dann ist auch die Translationsinvarianz, nämlich die Tatsache, dass diese Flüssigkeit von jedem Ort gleich ausschaut, ist im Kristall gebrochen, in dem Sinn, dass ich nur in ganzzahligen, also in Gitterkonstanten und ganzzahligen Vielfachen dieser Gitterkonstanten mich in eine Richtung bewegen kann und damit den Kristall wieder zur Deckung bringen. Genau, also der Aspekt, der für uns entscheidend ist, ist der Phasenübergang von flüssig auf fest, bricht zwei Symmetrien, nämlich die Drehinvarianz der Flüssigkeit unter beliebigen Drehungen und die Translationsinvarianz, das heißt die Invarianz unter beliebigen Verschiebungen dieser Flüssigkeit. Das heißt, das ist ein Phasenübergang, der dadurch charakterisiert ist, dass gewisse kontinuierliche Symmetrien in dem Fall gebrochen werden. Ja. Damit ist eine bestimmte thermodynamische Beschreibung verbunden, weil diese fehlenden Freiheitsgrade, die führen dann zum, im Prinzip, das ist was in der Physik immer so ist, mit diesen fehlenden Freiheitsgraden sind dann gewisse Phänomene verbunden. In der Festkörperphysik wäre es das Auftreten von akustischen Phononen, die das charakterisiert. Von Eigenschaften des Materials im Wesentlichen. Vielleicht darf ich kurz einwerfen. Also was uns da interessiert, ist, wenn dieser Würfel jetzt zum Beispiel übergeht in einen Quader von der Struktur her. Also wenn die Elementarzellen jetzt in einer Schuhschachtel, genau. Und wie man das dann beschreiben kann. Also wenn das jetzt unter Druck oder unter Temperatur passiert, bei einem Phasenübergang passiert das entweder kontinuierlich, wenn man die Temperatur ändert, dass das Material von einem würfelförmigen Zustand übergeht in einen quaderförmigen Zustand. Das ist auch ein Phasenübergang. Ja, das ist dann ein Phasenübergang und das nennt man einen strukturellen Phasenübergang, weil sich da die Struktur ändert. Ja. Also die Elementarzelle, sagt man, dieser Würfel ist eine von diesen vielen Würfeln. Ja. Wird zu einem Quader. Also in jeder Elementarzelle schaut dann so quaderförmig aus und da geht dann eine Symmetrie verloren, weil ich kann das einen Quader dann nicht mehr um eine Achse, also ich kann ihn zwar um die Z-Achse zum Beispiel drehen. Ja, eine Schuhschachtel kann ich praktisch rundherum drehen. Ohne dass sich was ändert, aber senkrecht, um die senkrecht dazu, die Achse kann ich es nicht mehr drehen. Ja. Weil dann sozusagen, also dann. Und wenn da eine Symmetrie. Ist das ein Rechteck? Wenn ich ein Rechteck um 90 Grad drehe. Dann merke ich es. Ja, weil es auf einmal aufrecht ist. Wenn da was verloren geht, dann, das ist das, was der Andi sagt mit, da fehlt dann ein Freiheitsgrad. Was verloren geht, also was uns jetzt interessiert, ist der Übergang flüssig zu fest oder flüssig, um genau zu sein, auf kristallin. Ja, der bricht diese kontinuierlichen Symmetrien. Okay. Damit ist übrigens auch dann das Auftreten von masselosen Teilchen verbunden, wenn ich eine kontinuierliche Symmetrie breche. Die X-Teilchen. Heißen in dem, das wäre ein Fall im Bereich der Festkörperphysik, sind das sozusagen die akustischen Phononen. Uns interessiert eigentlich hier nicht, also nicht der Übergang von flüssig auf fest, wir brechen keine kontinuierlichen Symmetrien, sondern wir schauen uns jetzt Folgendes an. Innerhalb des kristallinen Zustands kann sich die Symmetrie eines Kristalls noch einmal ändern, wenn ich die Temperatur oder den Druck verändere. Ein Kristall wird beschrieben durch das Zusammenspiel sozusagen seiner Drehsymmetrien und seiner Translationssymmetrien. Mhm. Die Kombination dieser Symmetrieelemente gibt die sogenannten Raumgruppen. Davon gibt es 230. Und ja? Damit gibt es 230 verschiedene Kristalle. 230, ja, so. Verschiedene Kristallsymmetrien. Okay. Also, ja? Okay. Wie sich die jetzt manifestieren, also sozusagen diese Skelette, diese Gitter, die man kriegt, die müssen sozusagen noch mit Teilchen bestückt werden. Ja. Aber wenn man das richtig sauber mathematisch durchzieht, dann merkt man, dass es insgesamt 230 verschiedene solche Kristalltypen gibt. Ja, das sind und die werden beschrieben durch die sogenannten Raumgruppen. Gruppen deswegen, weil ein Symmetrieelement mit einem anderen kombiniert werden kann und natürlich die Kombination, also die hintereinander Ausführung zweier solcher Operationen, zweier Drehungen oder zweier Translationen oder eine Drehung und eine Translation oder ein zweier kombinierter Elemente wieder ein solches Symmetrieelement ergeben muss. Und da gibt es auch ein inverses Element dazu. Mit anderen Worten, diese Drehung kann man natürlich wieder die kann man wieder rückgängig machen oder man kann auch eine Verschiebung wieder rückgängig machen. Es gibt also ein inverses Element. Man kann die auch miteinander verknüpfen und es gibt ein sogenanntes Assoziativgesetz. Mit anderen Worten, die erfüllen die Eigenschaften einer mathematischen Gruppe. Vielleicht kann man da noch einwerfen, in zwei Dimensionen gibt es das auch. Also man muss das nicht nur in drei Dimensionen machen, sondern in zwei Dimensionen gibt es das auch. Und der Escher, der hat alle diese zweidimensionalen Raumgruppen entdeckt. Der war kein Mathematiker, der war Künstler. Cornelius Escher, ja. Und alle Objekte, die er gezeichnet hat, also diese Fliesenstrukturen, diese schönen. Die scheinbar ansteigen, aber dann doch wieder unten anfangen. Also die zweidimensionalen Fliesenstrukturen. Ach, diese Muster praktisch. So wie man so Muster, Mit zwei verschiedenen Elementen. Kann man mit zweidimensionalen Raumgruppen beschreiben. Aha. Und er hat angeblich, habe ich gelesen, alle... Die Pflasterungen. Er hat alle gefunden. Leider habe ich vergessen, wie viel es gibt. Ich weiß nicht, wie viele es in zwei Dimensionen gibt, aber er hat alle, die es gibt, gefunden. Obwohl er kein Mathematiker ist. Und da ist praktisch die Frage, also wenn er jetzt, da hat er so Vögel, einen schwarzen Vogel, einen weißen Vogel ineinander geschenkt. Und die Frage ist, wie kann ich das wieder zur Deckung bringen, wenn ich... Muss ich es drehen, den einen Vogel, dass er zum anderen wird? Und wie geht es, wie du gesagt hast, dann rückwärts, wie komme ich wieder zur Ausgangsposition? Genau. Und all das, diese Beschreibungen, können die Mathematiker auch gut beschreiben in der Gruppen. Und ich finde das auch so schön. Theorie. Das möchte ich vielleicht noch sagen, weil vom Escher gibt es auch diese Metamorphosen, wo sich eine Struktur ändert in eine andere Struktur. Und es gibt so zum Beispiel, da gibt es so Mikroskopaufnahmen von Quarz, wo man sieht, also gleichzeitig wie die Hochsymmetriephase und die Tieftemperaturphase und dazwischen sieht man Domänenstrukturen, so dreiecksartige und so. Und das erinnert total an die Metamorphosen vom Escher zum Beispiel. Hat der das alles gewusst? Der hat das nicht gewusst. Nein, der hat das überhaupt nicht gewusst. Der hat das so parallel im künstlerischen Bereich gemacht. Im künstlerischen Bereich gefunden. Und also da, ich möchte jetzt nicht so sehr da in diese Richtung gehen, aber es hat mich schon auch inspiriert, weil ich mich sehr mit Symmetrie beschäftige. Und also im Prinzip diese Metamorphosen sind so wie Phasenfronten, von einer Phase in die andere. Also sozusagen sieht man da, wie kontinuierlich eine Phase in die andere übergeht. Und Andi, deine Arbeit oder das, was du gemacht hast daran, war jetzt was? Wir haben gesagt, also wir haben ein Kristallsystem. Ja? Mhm. Wir schauen uns einen Kristall an. Und jetzt kann man dieser Kristall ist also bei einem gewissen Temperatur, einem gewissen Druck in einem gewissen Gleichgewichtszustand. Mhm. Jetzt ändere ich die Temperatur oder ich ändere den Druck oder beides. Dann gibt's im Rahmen dieser Änderungen Situationen, wo der Kristall sich beginnt umzustrukturieren. Das heißt, er geht von einer Raumgruppe in eine andere Raumgruppe über seine Symmetrie. Warum macht er das? Weil er wenn er bei einer bestimmten Temperatur zum Beispiel ist, dann werden seine Atome in einem hin und her zittern. Und da gibt's sozusagen, das kann man sich sozusagen vorstellen, wie wenn ich eine unebene Fläche habe und da ist eine Glasmurmel. Ja. Und die Fläche wird durchgeschüttelt. Das Schütteln ist praktisch die Temperatur. Ja. Ja. Mhm. Wenn das Schütteln sehr stark ist, dann wird die Murmel sozusagen, egal wie rau die Oberfläche ist, dann wird die überall ungefähr im Mittel vorzufinden sein. Ja. Die wird von einer Grube in die nächste hüpfen können und im Mittel ist sie dann praktisch überall gleichmäßig. Ist dann ihr Aufenthaltsort gleichmäßig verteilt. Wenn ich in einer Stunde, wenn ich das mit einer Kamera aufzeichne, dann schauen wir das eine Stunde lang an, wird die kleine Kugel im Mittel überall sein. Ja. Wenn ich die Temperatur aber senke, dann wird es für die Kugel immer schwerer, von einem Minimum sozusagen der potenziellen Energie, wie man sagt, also von einer Grube sozusagen in die andere Grube rüberzukommen, weil dazwischen gibt es einen sogenannten Potentialwall oder einen kleinen Berg, den die Kugel über, einen Sattel vielleicht, den die Kugel überqueren muss. Und wenn ich also das Schütteln immer langsamer mache oder immer weniger stark durchführe, dann wird die Kugel irgendwann einmal in einem Minimum liegen bleiben. Genauso ist es in einem Festkörper. In einem Festkörper wackeln sozusagen die Atome oder bestimmte Einheiten. Da gibt es also typischerweise Tetraeder und Oktaeder, verschiedene Atom- und Molekülgruppen, die durchgeschüttelt werden von der Temperatur und die eigentlich gerne in einer Gleichgewichtslage liegen bleiben würden, aber sie kriegen immer wieder einen kleinen Stoß, überqueren eine kleine Barriere und landen wieder im nächsten Minimum. Und wenn die Temperatur jetzt abgesenkt wird, dann wird irgendwann einmal diese Molekülgruppe in einem Minimum liegen bleiben und wird es nicht mehr über die nächste Barriere, über die andere Barriere drüber schaffen. Was also passiert, ist wir haben vorher sozusagen dann die Molekülgruppe im Mittel, weil diese Bewegungen, die funktionieren ja sehr schnell. Das sind Vibrationen, die ja im Femtosekundenbereich vor sich gehen oder im Atto, wie geht's noch weiter? Femtoatto? Nein, so schnell würde ich nicht sagen. Das Femto sind eigentlich Elektronenübergänge, aber man würde sagen, von wie lange dauert das? 10 hoch minus 10, 10 hoch minus 12 Sekunden. Das sind die Phononen, die Gitterschwingungen. Wenn im Prinzip wird dieser Festkörper praktisch und seine Moleküle und Molekülgruppen werden von einer thermischen Bewegung geschüttelt. Ja, ja. Und wenn jetzt sozusagen ich die Temperatur absenke, dann kann es sein, dass diese Molekülgruppen in einem Minimum der potenziellen Energie einfrieren. Die haben sich dann sozusagen dauerhaft verschoben und sind eingerastet sozusagen in diesem Minimum. Man sagt also zum Beispiel dann, ein Phonon wird weich. Es gibt eine Energiekurve und die geht sozusagen, die sogenannte Phonondispersion, und die geht in diesem Bereich immer weiter runter, und damit verbunden ist die Dynamik dieses Phonons, die sozusagen wie schnell es zwischen den verschiedenen diesen Gleichgewichtskonfigurationen hin und her hüpft. Im Mittel ist es dann sozusagen verwischt. Ja, und beim strukturellen Phasenübergang, eine bestimmte Klasse solcher Übergänge ist dadurch gekennzeichnet, dass dieses Phonon sozusagen diese Dynamik immer langsamer einfriert, immer langsamer durchführt und dann in einem dieser Minima liegen bleibt. Ja, und das machen so ein Phonon ist eine kollektive Bewegung. Das heißt, alle diese, die Molekülgruppen in dem Kristall, die machen diese Bewegung koordiniert. Und wenn jetzt, das kann man sich so vorstellen, wie wenn alle Zinnsoldaten jetzt dann in eine Richtung umfallen, oder alle Dominosteine in alle Richtungen umfallen. Dann habe ich sozusagen diese Molekülgruppe permanent verschoben, weil die Bewegung, die eine Molekülgruppe, die umfällt, stößt die Nachbargruppe an. Alle fallen in die gleiche Richtung um und kommen aus diesem Potenzialminimum nicht mehr heraus. Aber es geht praktisch schon, das Ziel ist Minimum an Energie. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Also dieses Minimum ist das Minimum der sogenannten freien Energie. Und das ist wiederum, da muss man ein bisschen aufpassen. Sehr aufpassen. Wurde von der Esoterik jetzt vereinnahmt. Aber freie Energie aus dem Weltall kostenlos beziehen. Da verwehre ich mich aufs Äußerste. In der Physik versteht man unter der freien Energie die Konkurrenz zweier Terme. Jedes System trachtet, ins Energieminimum zu kommen. Ja, das ist also meine Murmel, wenn ich die irgendwo in dieser rauen Landschaft loslasse, dann wird die Murmel versuchen, einmal ins nächste Energieminimum, also in die nächste Grube zu rollen. Gleichzeitig habe ich aber bei einer endlichen Temperatur auch eine Tendenz zur Unordnung, und zwar zur Maximierung der Unordnung. Das heißt, es gibt einen zweiten Term, die Entropie. Und die freie Energie, um die es da geht und die minimiert werden soll, ist eine Kombination der beiden, die besteht also aus der Energie und abzüglich der Temperatur mal der Entropie. Und dieser gesamte Ausdruck muss minimal werden für den Gleichgewichtszustand, der angenommen wird. Das heißt, das System muss einen Kompromiss eingehen zwischen der minimalen Energie und der maximalen Unordnung. Ja. Es reicht also nicht, das nur energetisch zu betrachten, sondern bei endlicher Temperatur muss man den Ordnungszustand des Systems in Betracht ziehen. Und das führt auf den Begriff der freien Energie. Mhm. Dinge fallen nach unten und verteilen sich am Boden. Und durch dieses am Boden verteilen wird das Ganze vielleicht wieder ein bisschen höher. Und man sieht es ja an dem Beispiel, das ich gebracht habe. Wenn ich meinen Behälter mit der Murmel und dann die da mit der rauen Fläche, wo die Murmel da liegt, wenn ich den stark schüttle, dann überwiegt die Unordnung. Mhm. Das heißt, bei hoher Temperatur überwiegt die Unordnung und die Energie ist relativ unwichtig. Aber bei tieferen Temperaturen kommt einmal der Moment, wo das System, wo die Ordnungstendenz, die durch die Tendenz des Systems, dass sie die minimale Energie annehmen will, hergestellt wird, das überwiegt irgendwann einmal diese andere Tendenz zur Unordnung. Und das ist genau der Phasenübergang. Aber das ist ja genau die Schwierigkeit irgendwie, die treibende Kraft zu finden. Also welche Kraft, man sagt immer, was ist die Driving Force für einen Phasenübergang? Yeah. Und das ist alles, was jetzt der Andi erklärt hat, das ist sehr schön erklärt, finde ich, so für die Öffentlichkeit und so. Aber das ist genau der schwierige Punkt, das herauszufinden, was ist die treibende Kraft bei einem Phasenübergang? Weil das ist oft gar nicht möglich oder sehr schwierig zu finden, zum Beispiel bei den Hochtemperatursupraleitern weiß man bis jetzt noch nicht, was die treibende Kraft ist, die dazu führt, dass es Hochtemperatursupraleiter gibt. Dazu muss man den grundlegenden Mechanismus kennen, sozusagen. Die Frage ist zum Kern gleich, also die du da gestellt hast, war zum Kern des Problems, weil das ist eine der schwierigsten Fragen. Was treibt den Phasenübergang? Warum faszinieren einen Phasenübergang überhaupt? Das sollte man vielleicht auch noch erläutern. Warum macht der Kristall einen Phasenübergang? Ja, aber das ist die Frage. Genau, warum macht er, aber kurz noch vorher, wenn etwas von flüssig zu fest wird, also praktisch einen Kristall bildet, dann ist ja die Ordnung meines Erachtens höher. Stimmt das? Wie meinst du? Die Ordnung. Also wird das einfach von der Entropie, ist da die Entropie gestiegen? Genau. Der Festkörper hat eine größere Ordnung. Ja. Also eine niedrigere Entropie. Ja. Das ist ja eigentlich gegen den Trend. Also das würde man ja nicht in der Natur... Oder ist das schon okay? Die Entropie geht ja negativ ein in die freie Energie. Ja, das heißt, wenn es um die freie Energie geht, ist das gewünschte Resultat, sagen wir mal so. Ja. Dass er praktisch geordnet ist. Das versteht ist man dann schon, ja. In bestimmten Potenzialminima. Das heißt, dass die Moleküle, Atome dort an dieser Stelle so sind, dass sie dann diese Einheitszellen ergeben. Man kann es vielleicht so erklären. Ja. Wenn ich ein physikalisches System habe, eine Ansammlung von Teilchen, dann müsste ich eigentlich die Schrödinger-Gleichung lösen, um alles die Energielevels dieses Systems zu lösen. Entschuldigung, wir haben da gerade eine sehr komplexe Situation. Wir sind da in einem Büro an der TU, dritter Stock, roter Turm. Draußen fahren Füße auf und ab und Menschen an Seilen. Der Andi hüpft auf einen großen Gummiball auf und ab und der Wilfried steht ganz ruhig angelehnt an einen Schreibtisch. Und wir reden da über wirklich die Materie im Innersten. Ja. Okay, so. Also wenn man sich das jetzt vorstellen will, jedes physikalische System hat gewisse ihm zugängliche Energieniveaus. Im Prinzip sind diese Energieniveaus kann ich mir mit der Schrödinger-Gleichung ausrechnen. So Raster, wo das einrastet. Ich nehme ein System von Teilchen. Zwischen den Teilchen gibt es gewisse Potenziale. Das kann ich in die Schrödinger-Gleichung einsetzen. Zumindest im Prinzip. Ja, und kann dann die jeweiligen Energieniveaus des Systems ausrechnen. Und das Bild, das man hat, ist jetzt folgendes. Wenn die Temperatur Null ist, das heißt, wenn ich am absoluten Nullpunkt bin, also nicht 0 Grad Celsius, sondern 0 Grad Kelvin, dann ist das System im Grundzustand. Mhm. Das heißt, mit anderen Worten, es ist im Zustand niedrigster Energie. Mhm. Was die Temperatur jetzt sozusagen bewirkt, ist, sie schubst, die Temperatur heißt Kopplung des Systems an die Umgebung. Mhm. Und die Umgebung hat eine Wärme. Warum Kopplung an die Umgebung? Naja, ein System, wenn ich einem System eine Temperatur vorschreibe, dann sage ich, die Energie des Systems ist nur im Mittel erhalten. Das System kann sozusagen, die Energie des Systems kann fluktuieren, Weil die Temperatur ein Maß für die Bewegungsenergie ist. Kein System auf der ganzen Welt kann perfekt von seiner Umgebung isoliert werden, Klar, also praktisch noch einmal, Temperatur ist definiert als das Maß der mittleren Bewegungsenergie. Naja, die Temperatur streng zu definieren, Temperatur wäre im Prinzip 1 durch die Ableitung der Entropie nach der Energie. Aber das. Ja, man kann es über die Kinetik. Aber man kann Temperatur so, man könnte. Was ähnliche Temperatur in einem System bewirkt, ist das System. Es koppelt das System an seine Umgebung. Aber wenn ich ein System habe, das an eine Umgebung gekoppelt ist, ja, die auf ähnlicher Temperatur liegt, ja, dann wird dieses System mit der Zeit ebenfalls in diese Temperatur kommen. Es wird also im Gleichgewicht, ja, mit seiner Umgebung, ja, sein. Ja, ja. Und das heißt, dass über die Oberfläche des Systems Energie zwischen System und Bad, wie man sagt, also Umgebung, hin und her fließen kann. Ja. Ja? Das führt dazu, dass die Energie dieses Systems schwankt. Und das heißt dann mit anderen Worten, das System kann nicht nur im Grundzustand sein. Eine Kopplung an die Umgebung bewirkt, dass dem System auch die höheren Energiezustände teilweise zugänglich werden. Und dann muss ich das System mit Statistik beschreiben. Ich führe also dann eine Wahrscheinlichkeitsverteilung dafür ein, die mir sagt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses und jenes Energieniveau des Systems besetzt ist. Ja. Ja? Bei Temperatur 0 ist die Wahrscheinlichkeit natürlich 0, dass alle diese Energieniveaus besetzt sind, außer für den Grundzustand, da ist die Wahrscheinlichkeit 1. Das sind alle. Ich weiß also mit Sicherheit, mein System ist im Grundzustand. Mhm. Bei ähnlicher Temperatur habe ich nur mehr eine Verteilung, und die hat Boltzmann im Prinzip berechnet, die mir sagt, es ist so, die Wahrscheinlichkeit ist so und so hoch, dass mein System nicht im Grundzustand ist, sondern in einem anderen Zustand. Die ist im Wesentlichen gegeben durch E hoch minus Beta E, und Beta ist die inverse Temperatur, E ist die Energie dieses Zustandes. Ja? Also exponentiell bedeutet, dass das nicht linear ist, also nicht gleichmäßig zunimmt, sondern einfach exponentiell. Ja, E hoch minus heißt einfach, die Eulersche Zahl ist E, und E hoch minus Beta mal E heißt E hoch minus, also Exponentialfunktion. Minus heißt, dass je höher die Energie ist, natürlich diese Wahrscheinlichkeiten, die gehen sehr schnell gegen Null. Ja. Also exponentiell abfallende Wahrscheinlichkeiten, sehr schnell abfallende. Genau, aber und je höher die Temperatur ist, desto mehr Energielevels werden sozusagen dadurch zugänglich, dass die Wahrscheinlichkeit, das System in einem solchen Energieniveau zu finden, natürlich immer mehr ansteigt mit höherer Temperatur. Und vielleicht noch eins für die Zuhörer. Mhm. Die Schwierigkeit ist eben, dass diese Systeme, die wir da versuchen zu behandeln, das sind hochkorrelierte Systeme. Also wo halt Wechselwirkungen stattfinden. Mhm. Das heißt, es geht nicht um ein Teilchen, sondern da geht es um 10 hoch 23 Teilchen. Ja, deswegen ja. hat der Andi gemeint, man muss dann Statistik machen. Ja. Weil wenn man die Entropie ausrechnet, muss man eben Statistik machen. Und die Statistik ist schwierig zu berechnen, wenn man Wechselwirkungen hat, langreichweitige Wechselwirkungen zwischen den Teilchen. Ah. Ja. Was ist an Phasenübergängen jetzt für uns faszinierend? Genau. Was hat mich eigentlich die ganze Zeit an den Phasenübergängen fasziniert? Es gibt in der Physik manche Probleme, die sogar exakt lösbar sind oder die in sehr guter Näherung lösbar sind. Das sind in der Regel Probleme, wo die Anzahl der Freiheitsgrade sehr niedrig ist. Zum Beispiel, ein typisches Beispiel ist Zweikörperproblem. Zwei Körper kreisen umeinander und ziehen sich an. Dann kann ich mit gewissen Tricks das Ganze sogar darauf reduzieren, dass ein Körper um ein Zentrum kreist. Ja? Mhm. Und ein solches Problem, sprich Planeten, einen Planeten um die Sonne, sowas kann ich sehr leicht eigentlich analytisch wirklich lösen. Oder ein System, das sehr weit von einem Phasenübergang, ein Ferromagnet, also ein magnetisches System, das relativ weit von einem Phasenübergang weg ist, da greife ich mir einen Freiheitsgrad heraus, die Magnetisierung, und ich kann eigentlich das System mit diesem einen Freiheitsgrad ganz gut beschreiben. Was jetzt faszinierend ist an Entschuldigung, Freiheitsgrad noch einmal ist? Freiheitsgrad wäre jetzt zum Beispiel, was ist Freiheitsgrad? Ein Freiheitsgrad eines Systems wäre eine Koordinate zum Beispiel, mit der ich das System gut beschreiben kann. Eindeutig beschreiben kann. Genau, genau. Das heißt, also beim Pendel wäre es zum Beispiel die Auslenkung, der Auslenkungswinkel des Pendels. Ja? Das, und ist ein Freiheitsgrad. Die Straßenbahn da draußen auf der Schiene, da brauche ich einfach nur von der Remise die Kilometeranzahl. Genau. Ich kann das beschreiben, wo diese Straßenbahn ist. Also das wäre sogar ein hochgradig angepasstes Koordinatensystem, wo ich alle Freiheitsgrade, die irrelevant sind, nämlich alles, was nicht längs der Schiene ja, läuft, weggeschmissen, mhm, habe. Ich bin dann also in der Lage von meinem System, den einzigen interessanten Aspekt rauszugreifen, und es ist nur einer. Und dann kann ich, ja, und dann kann ich so ein System, sprich ein Pendel zum Beispiel, das kann ich sehr gut ausrechnen. Ja, ja, ja. Wir sind bei der Faszination. Was interessant, genau, ist, ist, das Dreikörperproblem ist bereits nicht mehr analytisch lösbar. Das heißt, wenn ich nur drei Körper habe, die sich wechselseitig anziehen, dann kann ich eigentlich, dann ist es schon ein sogenanntes chaotisches System eigentlich. Das kann man nicht mehr lösen. Es hat sich herausgestellt, dass das Planetensystem eigentlich chaotisch ist. Das bedeutet, ja, leicht unterschiedliche Anfangsbedingungen können, ja, gravierend andere Endergebnisse, genau, haben. Genau. Da gibt's also keine einfachen, geschlossenen analytischen Formeln mehr. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt der statistischen Physik, da habe ich nämlich den Extremfall dieses Problems, nämlich ich habe 10 hoch 23 Teilchen. In einem, ich kenne im Prinzip die Kräfte oder beziehungsweise die Potenziale zwischen diesen Teilchen alle sehr gut. Nur es sind so viele, dass ich die zugrunde liegende Schrödinger-Gleichung habe keine Chance, die zu lösen. Ja? Ich bin also hier auf Näherungsmethoden zurückgeworfen. Und es gibt aber dann trotzdem noch Fälle, wo ich einen interessanten Aspekt rausgreifen kann und mir das System ganz gut beschreibt. Das sind mathematisch gesehen sind das immer sogenannte Mean-Field-Ansätze. Da kann ich sozusagen aus meinen 10 hoch 23 Teilchen im Wesentlichen eins rausgreifen, mhm, und die Präsenz der anderen Teilchen durch ein mittleres Feld beschreiben, in dem dieses Teilchen sich bewegt. Mit anderen Worten, ich habe dann mein super kompliziertes 10 hoch 23 Teilchen Problem, mhm, auf ein effektives Einteilchen Problem in einem äußeren Feld und reduziert. Vielleicht, ja, muss man dazu sagen, oder sollte man dazu sagen, also diesen Freiheitsgrad, den man da rausgreift, das macht man mit Hilfe der Symmetrie, mit Hilfe von Symmetrieüberlegungen. Und das nennt man eigentlich dann den Ordnungsparameter. Mhm. Ah, das, ja, ist, ich weiß nicht, ob du da jetzt hin willst, aber. Ja, ja, und was jetzt irgendwie noch der interessante Aspekt ist beim sogenannten Phasenübergang zweiter Ordnung. Wir haben gesagt, Phasenübergänge zeichnen sich durch kollektives Verhalten aus. Mhm. Und da gibt es eine sogenannte Korrelation. Das heißt, mit anderen Worten, Korrelation bedeutet, ein Teilchen sitzt am Ort A, ein anderes Teilchen sitzt am Ort B. Weiß das Teilchen im Ort A sozusagen irgendwie noch, oder wenn ich den Zustand, blöd, ein Teilchen weiß natürlich nicht, was es tut, aber wenn ich jetzt wüsste, in welchem Zustand das Teilchen am Ort A ist, wie gut könnte ich dann vorhersagen, in welchem Zustand das Teilchen am Ort B in einer gewissen Entfernung, in welchem Zustand es dort ist. Und da gibt's statistische Zusammenhänge. Ich kann also eine statistische Größe einführen, die mir sagt, wie weit muss ich von einem Teilchen weggehen, damit sozusagen das Wissen über den Zustand, in dem das Teilchen war, das Teilchen beim Ort A, wie weit muss ich weggehen, damit dieser Zustand verloren, das Wissen über diesen Zustand verloren geht. Mhm. Wenn ich sozusagen einen Meter weg von meinem Teilchen, wie wahrscheinlich ist es dann zum Beispiel, dass die Magnetisierung noch in die gleiche Richtung zeigt, wie am Ursprung. Wenn meine Magnetisierung in Z-Richtung gezeigt hat, an einem Ort, und ich entferne mich und messe ein anderes Teilchen, frage ich mich, wie wahrscheinlich ist es, dass die Magnetisierung dieses Teilchens noch immer parallel dazu ist. Ja? Warum soll sie sich ändern, nur weil du weg gehst? Weil durch die thermische Bewegung natürlich das System wieder dann durchgeschüttelt. Ja? Und die Tendenz zur Unordnung ist immer da. Ja? Und dieses Weggehen, warum weggehen? Was die Teilchen sind miteinander gekoppelt. Ja, ja? So und so, und egal wo du bist. Also ein anderes Beispiel wäre ein Gitter. Also, ja? Wenn ich weiß, ein Teilchen, an einem Punkt sitzt ein Teilchen, und meine Gitterkonstante ist so und so groß, dann kann ich in Vielfachen von dieser Gitterkonstante mich entfernen von dem Teilchen, und ich werde wieder ein Teilchen finden. Okay, ja, das verstehe ich. Ja? Ja. Wenn aber jetzt durch das thermische Schütteln, ja, und durch Defekte und verschiedene andere Mechanismen, die da dazukommen, das Gitter sozusagen langsam graduell verändert wird, ja, oder sogar zerstört wird, dann geht die Information, wie weit ich weggehen muss, um jeweils wieder ein Teilchen zu finden, sukzessive verloren. Dieses Weggehen, ja, ist wegen der Zeitänderung. Weil das System ein gewisses Maß an Unordnung in sich trägt. Ja? Na, man kann sich vorstellen, vielleicht bildlich vorstellen, so lauter kleine Magnetnadeln. Ja. So, angenommen, der ganze Boden wäre mit Magnetnadeln, ja, bedeckt. Ja. Und was der Andi meint mit Temperatur ist Schütteln. Also das Schütteln entspricht der Temperatur. Wenn man nicht schütteln würde, dann würden diese Magnetnadeln alle ausgerichtet sein. Mhm. Wenn man jetzt schüttelt bei einer bestimmten Temperatur und man schüttelt stark genug, dann kann es sein, dass diese Magnetnadeln alle herumrotieren. Mhm. Und das heißt, im Mittel hätte man dann keine magnetische Ausrichtung. Ja. Wenn man dann aufhört oder immer weniger, je weniger man schüttelt, umso mehr beginnen sich diese Nadeln auszurichten. Und irgendwann bei einer kritischen Schüttelrate oder so, das heißt bei einer kritischen Temperatur, man nennt das eben die Phasenübergangstemperatur dann, passiert das, dass dann spontan alle Magnetnadeln beginnen, in eine Richtung zu zeigen. Also, wie, und das passiert dann unterhalb von einer bestimmten Temperatur, der Curie-Temperatur. Und sie zeigen deswegen in eine Richtung, weil sie aufeinander reagieren? Genau, genau. Also, weil das Ganze ist so wie, man könnte sagen, so wie stille Post. Die, ja. die einzelnen Freiheitsgrade oder benachbarte Freiheitsgrade in einem System, die sind in der Regel gekoppelt. Mhm. Ja? Sonst wäre das Problem trivial. Wenn alle voneinander unabhängig wären, hätte ich einen vollkommen ungeordneten Zustand. Jeder kann machen, was er will. Genau. Tatsächlich ist in einem Festkörper oder in jedem interessanten physikalischen System, würde ich sagen, habe ich eine Kopplung zwischen benachbarten Freiheitsgraden. Ja. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn zwei Nachbarn miteinander reden und sie erzählen sich eine Geschichte. Wenn ich einen Nachbarn habe, dann erzählt der seinem Nachbarn diese Geschichte, der erzählt sie weiter und die Temperatur bewirkt einfach, dass in diesen Erzählungen sich kleine Fehler einschleichen. Ja? Ah, ja, ja. Und dadurch, wenn natürlich der siebte Nachbar dem achten die Geschichte erzählt, ist die Geschichte eventuell schon stark entstellt. Ja? Und das ist dieses Weggehen. Und dadurch geht sozusagen die Information mit der Entfernung verloren. Okay. Und ein Maß dafür, eine typische Länge, wann sozusagen die Hälfte der Information verloren gegangen ist, ist die sogenannte Korrelationslänge. Okay. Und das Interessante ist, dass bei einem Phasenübergang zweiter Ordnung diese Korrelationslänge, wie man sagt, divergiert. Die wird beliebig groß, das heißt, die Geschichte wird mehr oder minder, die wird einfach sehr, sehr gut von einem Nachbarn zum nächsten weitergegeben und sozusagen kann über unendliche Entfernungen mehr oder minder transportiert werden. Ja? Mhm. Das heißt, auch sehr weit weg von dem ursprünglichen Punkt ist noch Information über den Zustand des ursprünglichen Punkts, sprich, ist die Geschichte noch halbwegs intakt und bekannt. Mhm. Ja? Und das nennt man, dass viele Freiheitsgrade miteinander korreliert sind. Mhm. Bei einem Phasenübergang zweiter Ordnung gibt es also am Phasenübergangspunkt einen Zustand, wo alle Teile des Systems sozusagen wechselwertig miteinander effektiv übereinander Bescheid wissen. Mhm. Alle sind miteinander korreliert. Und das heißt, ich habe ein System, aus dem ich nicht einfach einen Freiheitsgrad mehr herausgreifen kann und das System so beschreiben kann, sondern das ist ein Zustand, der viel, viel schwieriger zu beschreiben ist, weil er sehr, sehr viele Freiheitsgrade beinhaltet. Mhm. Und das ist der Grund, warum mathematisch, physikalisch Phasenübergänge, vor allem zweiter Ordnung, so interessant sind, weil es genau eine der Situationen ist, und die sind in der Physik immer spannend, wo ein System hochgradig korreliert ist und viele Freiheitsgrade notwendig sind zur Beschreibung. Mhm. Es gab dann, gibt es bis heute verschiedenste Ansätze, das zu lösen. Sehr erfolgreich in dem Zusammenhang war die Renormierungsgruppentheorie, die in den 70er Jahren eigentlich ihre Blüte erlebt hat und seither kontinuierlich weiterentwickelt wird von Wilson. Und was die macht, ist sozusagen, sie hat verfolgt eine Salamitaktik. Diese vielen Korrelationen werden sukzessive aufintegriert und es wird immer geschaut, ich nehme einen Teil der Korrelationen, schaue, wie sich mein ursprüngliches System in den Parametern verändert und dann mache ich das scheibchenweise und dann kriege ich einen Fluss in einem gewissen abstrakten Raum und der charakterisiert mir dann das kollektive Verhalten meines Systems. Und diese Beschreibung durch die sogenannte Renormierungsgruppentheorie, die war sehr erfolgreich und nicht nur die kommt eigentlich aus der Teilchenphysik. In der Teilchenphysik habe ich auch das Problem, ein Feld eines Teilchens ist in gewisser Weise auch ein Zustand, wo in jedem Raumpunkt Information vorhanden ist und nur das gesamte Feld mit der Information über den jeweiligen Zustand gibt. Und die Mathematik dahinter, die Renormierungsgruppe, wurde ursprünglich in der Quantenfeldtheorie entwickelt. Und dann hat Wilson war insofern ein Pionier, als er gesehen hat, dass die Phasenübergangsphysik für Phasenübergänge zweiter Ordnung extrem, also dass sich die im Prinzip mit dem gleichen mathematischen Apparat beschreiben lässt, und die Renormierungsgruppentheorie ist heute in der Teilchen- oder in der Hochenergiephysik wie auch in der Phasenübergangsphysik beiderlei präsent, und diese Art zu denken, Feldtheorie sozusagen anzuwenden, hat beide Gebiete extrem befruchtet. Im Bereich der Feldtheorie spricht man hier von Lagrange-Funktionen und man hat einen gewissen feldtheoretischen Apparat. Im Bereich der statistischen Physik würde man von Landau-Ginzburg-Funktionalen sprechen, und die mathematischen Ideen dahinter sind die gleichen. Man beschreibt nämlich das System jetzt durch eine freie Energiedichte, die auch räumlich variieren kann, genauso wie in der Feldtheorie, wo nämlich da muss man eben schauen, dass meine Dichte, die muss Lorentz-invariant sein oder Poincaré-invariant. Wiederum muss ich auf die Translationssymmetrie diesmal des Raumes achten und auf die Symmetrie unter den Lorentz-Transformationen. Und dann gibt's auch innere Symmetrien, sogenannten Eichsymmetrien. Im Bereich der Festkörperphysik haben wir genauso die Translationsinvarianz und die Drehinvarianz, nur dass wir nicht in abstrakten Räumen drehen, sondern im realen Raum und wir uns wirklich mit Kristallgittern und ihren Drehinvarianz beschäftigen. Aber wir bauen unsere freien Energiefunktionale genauso nach Symmetrieüberlegungen. Ja? SU2. SU2 fällt mir noch ein. Ja. Die SU2, die SU2-Symmetrie in der Quantenfeldtheorie ist eine solche Symmetrie. Noch. Wir sind da dann auch in dem Gebiet, wie werden Elementarteilchen geordnet oder eingeordnet? Also das, was du jetzt wirklich in einem Blumenstrauß formuliert hast, ist wirklich über alle Gebiete oder sehr viele Gebiete der Physik. Also die Idee, dass ein physikalisches System intrinsische Symmetrien hat und dass sich die Beschreibung durch eine Energie oder durch eine freie Energie so gestalten muss, dass sie diese Invarianzen respektiert, die ist in der Hochenergiephysik genauso da wie hier in der statistischen Physik oder in unserem Bereich oder in der Festkörperphysik. Und jetzt, das muss man auch noch an dieser Stelle sagen, der Begriff freie Energie, das ist dann eine wohl etablierte, definiertes Konzept in der Physik. Und die esoterische Gruppen nehmen dann so einen Begriff und wenden das dann auf irgendein Gebiet an und assoziieren oder lassen dann halt Sachen assoziieren, die dann also überhaupt nichts zu tun haben. Ich hege eine große Abscheu gegenüber dieser Verwendung des Begriffs freie Energie. Was die natürlich suchen, ist, im Wesentlichen wollen sie im Perpetuum mobile konstruieren. Und nachdem der Begriff Perpetuum mobile schon angeschwärzt ist, dass selbst der größte Depp das nicht mehr sich damit nicht mehr aufs Glatteis lassen locken. Ja. Dass man auch den größten, den einfältigsten Mensch mit diesem Begriff nicht mehr hinters Licht führen kann. Aus diesem Grund verwenden sie jetzt statt dem Begriff Perpetuum mobile den Begriff freie Energie, aber es ist der gleiche Humbug, der dahinter steckt. Die wissenschaftliche oder physikalische freie Energie geht bereits auf Leute wie Boltzmann und Gibbs zurück. Die ist weit über 100 Jahre alt und ist eins der ganz zentralen mathematischen Werkzeuge, um statistische Physik zu betreiben und hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun. Und es ist eben nicht diese freie Energie, dass man aus dem Weltall kostenlos Energie holen kann. Wilfried, du wolltest noch was sagen jetzt. Nein, ich wollte nur sagen, weil der Andi vorher mit Wilson gesprochen hat, auf diesem Gebiet sind viele Nobelpreise vergeben worden, also im Zusammenhang mit Phasenübergängen. Ja. Der erste war, glaube ich, Landau, wenn ich mich recht erinnere, hat einen Nobelpreis bekommen. Ein russischer theoretischer Physiker, der eben solche Phasenübergänge beschrieben hat. Ja, dann Ising, der das Ising-Modell gelöst hat, und Wilson ist auch Ising, auf dieser... Ising hat nie einen Nobelpreis gekriegt. Ising nicht? Ising war ein Student, der eigentlich nur ein Paper über das Ising-Modell geschrieben hat. Okay, schade. Das Problem war, er hat dieses Paper über das 1D-Ising-Modell geschrieben, das hatte aber keinen Phasenübergang und das hat ihn so frustriert, dass er, glaube ich, sogar die Physik verlassen hat danach. Okay, na gut, also schade. An dieser Stelle, dann Wilson eben den Nobelpreis und Ginzburg, wo ich das Vergnügen gehabt habe, ihn noch kennenzulernen. mit wie er 90 Jahre war. Hat, also es gibt ja dieses Landau-Ginzburg-Modell, von dem der Andi gesprochen hat, hat auch den Nobelpreis bekommen für seine Rechnungen auf dem Gebiet der Phasenübergänge. Bevor ich den Andi frage, weil du hast nämlich begonnen, mich fasziniert besonders. Da wollen wir noch einen Filmhinweis, die Karte meiner Träume. Im Kino, wunderschöner Film, wo ein Kind aus Montana rausgeht, im Smithsonian sein Perpetuum mobile vorzustellen, das er entwickelt hat, eben mit dieser Einschränkung, dass sich das in 40 Jahren entmagnetisieren wird. Das heißt, er hat ihnen das auch die Grenzen seines Modells gezeigt und ist ein wunderschöner Film über eine Kindheit mit Wissenschaftlern, Eltern, große Sache für alle Menschen mit Kindern, eventuell ab 10 Jahren geeignet. Sehr gut. Ja. Also, aber jetzt. Ja, um nochmal zurückzukommen. Wir sind am Hauptgleis. Mich fasziniert das. Mich fasziniert an den Phasenübergängen das, dass es ein Problem ist, wie gesagt, dass ich vor allem bei Phasenübergang zweiter Ordnung am Umwandlungspunkt ist die Korrelationslänge groß und ich habe ein System, das ich in der Regel nicht durch einen einzigen einfachen Freiheitsgrad beschreiben kann, sondern ich habe ein korreliertes Verhalten dieses Systems und muss sozusagen sehr aufwendige mathematische Methoden anwenden, um das in den Griff zu bringen. Es gibt jetzt natürlich schon, wenn dieser Bereich, in dem die Korrelationslänge groß wird und divergiert, also unendlich wird, der ist natürlich sehr schmal. Das ist ein Bereich, das ist das sogenannte Ginzburg-Intervall. Die Breite dieses Intervalls hängt vom System ab. Das kann im Bereich von Graden sein, zum Beispiel von Grad Kelvin um die Phasenübergangstemperatur. Es gibt aber auch Systeme, wo das sehr schmal ist. In der Regel in Festkörpern ist entweder der Phasenübergang gar nicht wirklich zweiter Ordnung, sondern erster Ordnung, wie man sagt. Und die erste Ordnung hat zur Folge, dass diese Korrelationslänge gar nicht divergiert, sondern endlich bleibt. Ja, die hat also vielleicht nur ein paar ist vielleicht trotzdem nur ein paar Gitterkonstanten groß am Phasenübergangspunkt. Und dann passiert etwas anderes und nicht dieses unendlich korrelierte Verhalten, sondern das System wird auf andere Weise instabil und kippt dann sozusagen in eine andere Richtung um. Kommt man so ein bisschen vor, wie wenn ich ein Glasstück in die Sonne halte und das drehe, dann plötzlich habe ich aber einen bestimmten Bereich, also, wo dann der Regenbogen aufgeht. Man sollte vielleicht sagen, Phasenübergänge zweiter Ordnung sind eben dadurch gekennzeichnet, dass die Korrelationslänge, dieses korrelierte Verhalten, dass das bis ins Unendliche reicht. Und damit erste Ordnung nicht. Damit ist in der Regel das Auftreten von sogenannten Skalengesetzen verbunden. Das heißt, man hat so Potenzgesetze für die physikalischen Größen, die einen interessieren. Sprich, die Magnetisierung geht dann so wie Temperatur minus Übergangstemperatur hoch einen bestimmten kritischen Exponenten, sagt man. Und die Renormierungsgruppentheorie zielt einfach darauf ab, diese Exponenten zu berechnen. Und wenn du sagst Potenzen, das heißt hochgradig nicht linear und spektakulär in dem Fall. Und was man dazu sagen muss, diese Systeme sind durch sogenannte Selbstähnlichkeit gekennzeichnet. Aha. Das heißt, wenn man reinzoomt in das System, schaut es auf jeden Maßstab gleich aus. Ja, ja. Geht zumindest in einem gewissen Bereich von Maßstäben, weil natürlich auf atomaren Gebiet irgendwann kann ich nicht mehr zoomen. Ja. Andi, aber und dann gibt es aber im Bereich der Festkörper, aus Gründen, die vielleicht noch zu besprechen sind in der Regel die Phasenübergänge entweder stark erster Ordnung oder schwach erster Ordnung. Und da sollte man vielleicht sagen, was das heißt. Es kann auch sein, dass so ein Phasenübergang einfach nicht dadurch stattfindet, dass unendlich viele Teilchen miteinander korreliert sind, sondern dass diese Instabilität und die Umwandlung schon erreicht wird, wenn nur ein paar Gitterkonstanten weit zum Beispiel diese Kopplung reicht und das System macht den Übergang dann abrupt eher und mit einem Sprung. Das heißt, ich habe nicht so ein Skalengesetz mit einem Exponenten, sondern die wesentlichen Größen, in denen ich das System beschreibe, erleiden dann Sprünge und Diskontinuitäten. Das heißt, die Dichte zum Beispiel oder die Magnetisierung wächst dann nicht so wie nach irgendeinem Potenzgesetz, sondern es gibt dann einen abrupten Sprung am Phasenübergang. Du, diese Argumentationen, die mit Temperatur aufbauen, Druck ist ja auch noch ein Faktor. Ja. Ist das einfach der dazu ein zusätzlicher Faktor. Da kann man nicht so auf. Ja, Druck kann man so ähnlich wie Temperatur über ein Druckbad sozusagen beschreiben. Ein Druckbad? Ja, also man stelle sich vor, man hat den Kristall in der Tiefsee und das Meer einfach gibt von außen einen hydrostatischen Druck. Mhm. Ja? Der Druck kann natürlich, den Druck kann ich sozusagen vorgeben. Mhm. Ja? Und was das Material macht, ist, nachdem es unter einer gewissen Temperatur steht, wird es natürlich trotzdem fluktuieren und das Volumen fluktuiert sozusagen des Materials, aber der Druck, der von außen aufgebracht wird, ist gleich. Das ist ein sogenanntes Gibbsches Ensemble, in dem ich den Druck vorgeben kann. Mhm. Und das Volumen fluktuiert. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, das Volumen vorzugeben, indem ich das Material zum Beispiel einbetoniere, ja, in ein gewisses fixes Volumen und dort anklebe an der Oberfläche. Und dann würde der Druck innerhalb des Materials fluktuieren und das Volumen wäre vorgegeben. Und die Temperatur kann ich auch noch vorgeben? Ich kann auch die Temperatur, wenn ich das Material perfekt von seiner Umgebung isolieren könnte, dann würde ich sozusagen die Energie des Systems vorgeben. Und dann würde in Teilen des Materials, nachdem die einzelnen Teile des Materials untereinander ja auch Energie austauschen können, und würde die Temperatur in Teilen des Materials fluktuieren und die gesamte Energie wär konstant. Das führt auf die Idee der sogenannten thermodynamischen Ensembles. Mhm. Ich kann einfach eine Größe vorgeben und dann gibt es eine dazu konjugierte Größe, die kann fluktuieren. Mhm. Und kann ich eigentlich alle drei vorgeben, Druck, Temperatur und Volumen? Das würde Druck und Volumen gleichzeitig vorzugeben, macht keinen Sinn. Das geht nicht. Man kann nur entweder den Druck vorgeben, dann fluktuiert das Volumen, okay, oder man kann das Volumen vorgeben, dann fluktuiert der Druck. Aber ich kann nicht sagen, praktisch dieses Volumen soll jetzt bei dieser Temperatur wird der Druck dann letztlich ausgespuckt. Als eins von beiden ist die abgeleitete Größe, sagt man, und eins von beiden ist die Größe, die ich vorgebe und die mir mein Ensemble, wie man sagt, definiert. Ja? Bevor, Wilfried, wir jetzt noch reden, dass wir das Ganze, worüber wir gerade geredet haben, auch im Inneren der Erde finden, würde ich noch einmal fragen, was genau hast du jetzt gemacht? In so einem Festkörper studieren wir Umwandlungen innerhalb einer festen Phase in die andere. Das heißt sozusagen eine Umwandlung, bei der sich eine Raumgruppenstruktur in eine andere ändert. Und damit ist in der Regel, wenn ich solche Molekülgruppen verschiebe zum Beispiel und solche Drehungen einfrieren oder solche Verschiebungen einfrieren, dann ist damit in der Regel auch eine Verzerrung des Kristalls verbunden. Das heißt ein elastischer Effekt. Mhm. Und diese Effekte beschreiben wir mit einer gewissen freien Energie. Diese freie Energie muss so konstruiert werden, dass sie verträglich ist mit den Symmetrien unseres Kristalls. Mhm. Ja? Und in dieser freien Energie gibt es einen sogenannten Ordnungsparameter, dieser primäre Ordnungsparameter, der würde also zum Beispiel die Verdrehung einer solchen Molekülgruppe beschreiben. Mhm. Aber es gibt einen sogenannten, sozusagen einen sekundären Effekt, nämlich dieser Effekt, dass sich das Volumen des Kristalls auch irgendwie verzehrt. Das heißt, unsere freie Energie wird konstruiert als ein Polynom oder ein gewisser mathematischer Ausdruck, der gebildet wird aus dem Wert des Ordnungsparameters und aus diesen Verzerrungen. Diese Verzerrungen sind natürlich richtungsabhängig. Das heißt, diese Verzerrungen werden beschrieben durch einen sogenannten Tensor. Das heißt, nicht durch eine Zahl, sondern durch eine Matrix zum Beispiel oder einen Vektor durch ein Tupel solcher Zahlen. Mhm. Ja, und das beschreibt einfach die Richtungsabhängigkeit dieser Verzerrungen. Und wenn ich diese Beschreibung ist in der Beschreibung von Phasenübergängen in Festkörpern seit Jahrzehnten jetzt eigentlich mittlerweile Standard, die wurde von dem russischen Physiker Lev Davidovich Landau entwickelt. Der hat es ursprünglich nur für den primären Ordnungsparameter angegeben, aber natürlich kann man jetzt mit Hilfe der Symmetrie und der Hinzunahme weiterer sekundärer Ordnungsparameter, und davon ist der uns interessiert hier, die Verzerrung, kann ich einfach so eine freie Energie konstruieren und damit kann ich versuchen, den Zusammenhang der beiden Phasen thermodynamisch über dieses Funktional oder über diesen mathematischen Ausdruck zu beschreiben. Das Ganze heißt dann Landau-Theorie. Es ist eine Landau-Theorie der strukturellen Phasenübergänge. Mhm. Was mir die Theorie und die Gruppentheorie, die unterliegende Symmetrie sagt, ist die generelle Struktur, welche Terme in diesem Funktional auftreten können, welche nicht. Was mir leider die Theorie nicht sagt, ist die Werte. die sozusagen die Koeffizienten, mit denen diese Terme in dem Funktional auftreten. Die müssen also gemessen und dann, wie man sagt, gefittet, das heißt an die experimentellen Daten angepasst werden. Und dann habe ich diese Werte auch im Prinzip nur für eine Temperatur und einen Druck bestimmt. Die Frage ist also, wie kann man zum Beispiel ein solches Landau-Funktional von tiefen Drücken und den damit verbundenen kleinen Verzerrungen auf hohe Drücke verallgemeinern. Und jetzt kommt die zusätzliche Komplikation dazu, dass bei hohen Drücken meine Verzerrungen sehr groß werden. In der traditionellen Beschreibung struktureller Phasenübergänge hat man diese Verzerrungen, nachdem sie klein waren, im Prinzip durch ein Hooke'sches Gesetz beziehungsweise durch einen sogenannten linearisierten Strain-Tensor und durch durch einfache Annahmen über die elastische Energie, die im Prinzip nichts anderes als das Hooke'sche Gesetz beinhalten, nämlich die Idee, dass die Verzerrung proportional zur angebrachten Kraft oder zum angebrachten Druck wird. Damit konnte man das Auslangen finden und womit sich unsere spezielle Arbeit jetzt beschäftigt. Es ist das Problem, dass bei hohen Drücken große Verzerrungen auftreten und dann reicht es einfach nicht nur das Hooke'sche Gesetz für sowas anzusetzen, denn im Prinzip das Hooke'sche Gesetz beschreibt im Prinzip sowas wie die Elastizität einer Feder und wenn ich nur eine kleine Deformation an diese Feder anbringe, dann gilt dieses Federgesetz, nämlich Kraft proportional zur Auslenkung auch in guter Näherung. Aber jeder weiß aus dem Alltag, wenn ich eine kleine Feder mit auseinanderziehen will, dann wird die irgendwann reißen und vorher wird das Verhalten stark vom Hooke'schen Gesetz abweichen. Und diese starke Abweichung, die ist durch im Prinzip, also wir ziehen ja nicht an der Feder, sondern bei hohem Druck wird die Feder gepresst. Da werden also das Material, die Atome werden immer weiter verdichtet, rücken immer näher zusammen, damit rücken auch die Elektronen immer näher zusammen und dann weiß ich einfach aus der Quantenmechanik über das Pauli-Prinzip, die Elektronen mögen es nicht, wenn sie zu nahe beieinander sind. Ja? Dann setzen sie dieser Kompression natürlich immer höheren Widerstand entgegen. Das heißt, die Kraft, die man braucht, um das Material zusammen zu pressen, wird immer größer. Und damit habe ich sozusagen starke Abweichungen vom Hooke'schen Gesetz und starke Abweichungen von meiner einfachen Beschreibung der Situation. Eine Verallgemeinerung der Landau-Theorie von kleinen Drücken und kleinen Deformationen auf große nichtlineare Effekte, die einfach unter großen Drücken und großen Deformationen auftreten, das hat bisher gefehlt. Und das hat mittlerweile schon, das musste dringend gemacht werden, einfach weil mittlerweile die Experimentatoren einfach in der Lage sind, auch so hohe Drücke im Labor zu erzeugen und so genau zu messen. Bisher. Das heißt, ihr habt die Theorie erweitert in Gegenden, die heute experimentell zugänglich sind. Ja, und das war schon dringend notwendig und eure Arbeit schlägt da auch dementsprechend auf oder ein, weil jetzt einfach Leute nachmessen werden, neue Experimente mit euren theoretischen Beschreibungen erklären und dann wird man sehen, was passiert. Der Punkt ist, die Experimentatoren sind da den Theoretikern um einiges vorausgewiesen. Das sind in den letzten 20 Jahren sogenannte Diamantstempelzellen und auch Multi-Anvil-Cells entwickelt worden. Also experimentelle Geräte, mit denen man im Labor hochpräzise Messungen bei sehr, sehr großen Drücken, also im Bereich von 40, 50 Gigapascal machen konnte. Und das sind Drücke, die schon im Bereich der inneren Elastizitätsmodulen der Materialien selbst liegen. Das heißt, man bringt einfach einen Druck auf, den das Material selbst kaum mehr standhalten kann. Und dann kommt es einfach zu großen Deformationen. Die Experimentatoren können das mittlerweile sehr genau messen, aber die Theorie, in der theoretischen Beschreibung ist man immer noch hinterhergehinkt und in der Mangelung einer besseren Theorie hat man einfach die alte Theorie, im Wesentlichen die Hooke'schen Deformationen und die linearisierte Form der Landau-Theorie verwendet hat, in den Verzerrungen hat man weiter angewandt. Und da kann man einfach dann sich bald Fehler einordnen, die von der Größenordnung 100% sind. Also es war dringend an der Zeit, so eine Theorie zu entwickeln, nur das ist nicht ganz leicht, weil man kommt natürlich wenn man nicht aufpasst, sofort in mathematische Inkonsistenzen, weil man plötzlich den vollen Apparat der nichtlinearen Elastizitätstheorie braucht, um das Verhalten dann zu beschreiben. Und uns ist es jetzt gelungen, im Bereich eine Landau-Theorie für endliche Deformationen zu konstruieren und einfach Phasenübergänge, die nahe an, die entweder schwach erster Ordnung oder zweiter Ordnung sind, mhm. damit erfolgreich zu beschreiben. Das war unsere Hauptstoßrichtung, endlich eine Theorie zu formulieren, mhm. die der experimentellen Genauigkeit und den Fortschritten auf dem Gebiet des Experiments gerecht werden. Und ein, wenn man so will, Abfallprodukt dessen ist, dass unsere Theorie jetzt auch in der Lage sein sollte, geologisch relevante für die Physik der Erde und des Erdmantels interessante Phasenübergänge adäquat zu beschreiben. Das wurde in Physical Review X veröffentlicht. Der Herausgeber hat eine... Wir haben ein sehr freundliches Editorial auch dazu erhalten, was uns sehr gefreut hat, wirklich allen Lesern von Physical Review X nahegelegt wird, diese Theorie, sich mit unserer Theorie zu beschäftigen. Mhm. Und wir sind auch der Meinung, dass im Prinzip in Zukunft kein Weg mehr an unserer Theorie vorbeiführen wird. Und ich glaube auch, dass wenn man sich jetzt einige Ergebnisse anschaut, die noch mit der infinitesimalen, also mit der linearisierten Landau-Theorie, im streng linearisierten Landau-Theorie erhalten wurden, dass die teilweise empfindlich revidiert werden müssen, wenn wir mit unserer neuen Theorie drauf losgeht. Also ich freue mich schon sehr auf die Arbeit, die da vor uns noch liegt, und ich hoffe auch, dass die Arbeit nun gut angenommen wird von der Community. Mhm. Weil für diese hohen Drücke gibt es ja in der Erde eigentlich letztlich halbwegs in erreichbarer Nähe. Im Zentrum der Erde ist der Druck 350 oder 365 genauer Gigapascal. Ja. Das sind ungefähr 3,6 Millionen Bar. Ja. Also 3,6 Megabar. Und die elastischen Konstanten, von denen der Andi da vorher gesprochen hat, ja. die liegen normalerweise im Bereich von Eisen so 100 Gigapascal und Diamant hat ungefähr 400 Gigapascal. Das heißt, bei diesen Drücken, die im Zentrum der Erde herrschen, wäre sogar ein Diamant schon platt gedrückt. Aber dort würden solche Phasenübergänge, die jetzt beschrieben werden können, beobachtbar oder dort finden solche Situationen statt? Ja, also im Erdinneren finden Phasenübergänge statt. Da gibt es eine Menge interessante Phasenübergänge. Ja. Also wenn man sich den Erdaufbau anschaut, da ist also die Kruste, die kontinentale Kruste, die ozeanische Kruste, die sind so ungefähr 60 Kilometer dick ungefähr. Ja. Die ozeanische Kruste ist ungefähr 10 Kilometer dick, variiert natürlich. Dann gibt es den oberen Mantel und dann kommt so eine interessante Übergangszone, wo es schon drei Phasenübergänge gibt im Olivin. Da ist schon flüssig im oberen... Nein, es ist nicht flüssig. Wir haben ja vorher über Glas gesprochen zum Beispiel. Ja, ja. Mhm. Und wir haben gesagt, Glas ist eine unterkühlte Flüssigkeit. Ja. Wenn man in den Erdmantel reingeht, also man kommt dann zum oberen Mantel, wie gesagt, und dann zur Kruste. Mhm. Also da sind schon im oberen Mantel sind schon Temperaturen von 1000 Grad Celsius beginnen die. Und dann wird es noch mehr in der Mitte ungefähr, hat es schon fast... hat schon 2000, also in der Mitte der Erde, da gibt es diese D2-Schicht, da hat es schon 2500 Grad Celsius. Und im Zentrum der Erde ungefähr mehr als 5000 Grad Celsius. Dann im Kern. Im Kern. Da gibt es auch noch einen inneren und äußeren Kern. Da gibt es einen inneren Kern, der ist fest, und einen äußeren Kern, der ist flüssig. Ja. Ich möchte aber gleich dazu sagen, ich bin kein Geologe und auch kein Mineraloge. Ja. Aber ich bin Materialphysiker und habe mir das irgendwie angelernt, weil wir haben ein TMR, ein EU-Projekt gehabt, wo wir 4 Jahre lang Mineralien untersucht haben. Mhm. Und da habe ich die Liebe irgendwie zu diesen Mineralien entdeckt. Und weil ich mich selber mit Phasenübergängen seit fast 30 Jahren beschäftige, experimentell und auch im Rahmen der Landau-Theorie, habe ich mir gedacht, also das ist ein interessantes Gebiet, sich mit diesen Phasenübergängen im Erdinneren auch zu beschäftigen. Und deswegen habe ich mehr und mehr gelernt auf dem Gebiet. Aber ich möchte sagen, ich bin kein Mineraloge und kein Geologe, sondern Materialphysiker und interessiere mich eben speziell auch für die Phasenübergänge im Erdinneren, weil als Materialphysiker interessiert man sich für die Eigenschaften von Materialien. Und dort eben in diesem Erdinneren praktisch diese verschiedenen Situationen von Druck und Temperatur eben vorhanden sind, wo man eben dann, ich meine, das Ganze ist ja nicht erreichbar, muss man dazu sagen, Tiefenbohrungen, keine Ahnung, 10 Kilometer. 12 Kilometer auf der Kohlehalbinsel. Also man muss irgendwie auf Erdbeben Ausbreitungsgeschichten zurückgreifen. Kai Hirose, ein japanischer Experimentator, der das erste Mal in der dieser D2-Schicht den sogenannten Perovskit-Post-Perovskit-Übergang entdeckt hat. Ja. der vergleicht das damit, er sagt, wir können heute Sonden zum Rande unseres Sonnensystems schicken. Also das ist uns sozusagen experimentell zugänglich, aber ins Erdinnere ist es natürlich bis heute nicht, also weiter als 12 Kilometer kommen wir nicht runter. Der untere Erdmantel ist für uns im Prinzip weiter weg als der Rand des Sonnensystems. Wo wir schon waren. Ja, unserer eigenen Erde. Und da sind es nur ein paar 1000 Kilometer runter, aber das ist weiter. Experimentell ist das unzugänglicher. Weil es eben nicht nur als, die Entfernung ist, als sondern... Als der Rand unseres Sonnensystems. Die Zugänglichkeit. Das Einzige, wo wir im Prinzip dann noch was lernen können, ich meine, es gibt dann nur ein paar Informationsquellen. Es gibt sozusagen aus der terrestrischen Mechanik, sozusagen Himmelsmechanik, man kann sich überlegen, was ist der Trägheitstensor der Erde, der hängt natürlich von der Massen- und Dichteverteilung der Erde ab. Mhm. Da kann ich gewisse Schlüsse ziehen, aus dem Verhalten der Präzession. Aus dem Drehverhalten sozusagen, kann ich gewisse Rückschlüsse ziehen noch. Ja. Aber im Wesentlichen ist also eins der entscheidenden Informationsquellen fast die einzige ist im Prinzip das akustische Verhalten der Erde, wenn man so will, also die Ausbreitung von Schallwellen. Wenn ich irgendwo ein Erdbeben, wenn irgendwo ein Erdbeben passiert, dann wird sozusagen diese große Glocke angeschlagen und die beginnt dann beginnen da Schallwellen durch den Erdkörper durchzulaufen. Und die werden natürlich weltweit auf den verschiedensten seismologischen Stationen aufgefangen. Und jetzt ist der entscheidende Punkt der, die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Wellen hängt von den elastischen Konstanten, das heißt von der inneren Steifigkeit meines Materials und von der Dichte ab. Daraus errechnet sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und zwar, da gibt es eine longitudinale und eine transversale, also quer zur Ausbreitungsrichtung der Welle und in Richtung der Welle. Da gibt es verschiedene. Und diese Ausbreitungsgeschwindigkeiten hängen mit anderen Worten von den strukturellen Eigenschaften der Mineralien, in denen sich die Wellen ausbreiten ab. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, nämlich an Phasenumwandlungspunkten. Und wenn ich ein Mineral studiere und ich gehe immer weiter in die Tiefe, ändere ich natürlich Druck und Temperaturen, dann komme ich irgendwann einmal in eine Zone, wo dieses Mineral sich beginnt umzustrukturieren und einen Phasenübergang zu machen. Und dort ändern sich teils relativ drastisch die elastischen Konstanten und die Dichte des Materials und damit werden diese Erdbebenwellen in solchen Zonen reflektiert und die Ausbreitungseigenschaften dieser Wellen ändern sich. Und wenn ich jetzt sozusagen weltweit alle Messungen habe eines bestimmten Ereignisses, tektonischen Ereignisses, dann kann ich ein Computermodell bauen und kann die Ausbreitungseigenschaften also in den verschiedenen Schichten versuchen zu modellieren und die Simulation vergleiche ich dann mit meinen Messergebnissen. Und so kann ich versuchen, sozusagen immer mehr über den Schichtaufbau im Erdinneren zu erfahren, indem ich einfach die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle, der Erdbebenwellen in den verschiedenen Schichten und die Reflexionen an diesen verschiedenen Schichten als wesentliche Informationsquelle beziehe. Und jetzt ist einfach die Frage die, wie kann ich möglichst genau diese Diskontinuitäten und diese Änderungen in der Dichte und in den elastischen Konstanten vorhersagen und berechnen. Und dazu brauchst du die Quantenphysik jetzt? Ja, beziehungsweise ich kann dann sozusagen diese Mineralien, die geben dann sozusagen einen Fingerprint aufgrund dieser Schallwellen oder akustischen Eigenschaften, die an diesen Schichten entstehen, die von der D2-Schicht wusste man schon lange, dass die eine seismische Anomalie zeigt, aber man konnte sich einfach nicht vorstellen, welche. Und im Wesentlichen ist das Mineral, das dafür verantwortlich ist, das sogenannte Perovskit. Perovskit, das ist so die Fruchtfliege der Genetiker, die Ackerschmalwand. Naja, man muss unterscheiden, was wahrscheinlich Mineral zunächst einmal verwirrend ist, ist, dass Perovskit zwei Dinge bezeichnet, nämlich einerseits ein konkretes Mineral, nämlich das Calcium-Silikat, als auch eine gesamte Strukturklasse. Es gibt viele Mineralien, die in der sogenannten Perovskit-Struktur kristallisieren. Das ist im Wesentlichen eine würfelförmige Struktur. Und da gibt es zwei, es gibt sozusagen, das ist von der Struktur AbO3 und A und B sind jetzt bestimmte Atomsorten, die je nachdem das Mineral klassifizieren, wobei die A-Atome an den Ecken des Würfels sitzen, ein B-Atom im Zentrum und rundherum gibt es einen Oktaeder von Sauerstoffatomen und die Sauerstoffatome sitzen sozusagen im Zentrum der Seitenflächen des Würfels. Das ist die sogenannte Perovskit-Struktur. Mhm. Und im Erdmantel gibt es jetzt der Erdmantel wurde bezeichnet als D-Schicht. Mhm. Dann hat man irgendwann eine seismische Anomalie gefunden da drinnen. Das heißt, man wusste, diese D-Schicht in sich muss mindestens aus zwei Schichten bestehen. Mhm. Die hat man dann vor kurzer Hand als D-Strich und D2-Schicht bezeichnet. Und in der D-Strich-Schicht ist das vorherrschende Material Magnesiumsilikat in der Perovskit-Struktur. Und lange Zeit dachte man, dass diese würfelförmige Struktur, dort ist das Material sehr, sehr dicht gepackt. Und man konnte sich nicht vorstellen, dass es noch eine dichtere Packungsmöglichkeit für dieses Material gibt, für dieses Magnesiumsilikat. Bis dann Kai Hirose im Jahr 2000 bis 2002 durch viele sehr, sehr schwierige Experimente in Japan herausgefunden hat, dass es tatsächlich noch eine dichtere Packung gibt, nämlich sogenannte Post-Perovskit-Struktur. Mhm. Ja? Und das ist ein ganz bis heute ist das ein ganz wesentlicher Forschungsaspekt, diese D2-Schicht und den Übergang da zu erforschen. Diese Perovskite spielen mit anderen Worten also in der Geologie eine ganz wichtige Rolle. Und die Perovskite sind auch technologisch für viele Anwendungen interessant. Perovskite sind zum Teil ferroelektrisch und haben sehr, also Wilfried, vielleicht kannst du was drüber sagen, die haben sehr interessante technologische Anwendungen. Ich glaube, im Bereich Speichermedien vielleicht. Ja, also die Perovskit-Strukturen, dadurch, dass ich eben aus der Materialphysik komme, interessiere mich eben für die Phasenübergänge in diesen Perovskit-Strukturen. Und wir haben damals in diesem EU-Projekt also Strontium-Titanat untersucht. Mhm. Und da ist es um die Eigenschaften von Mineralien gegangen eigentlich. Aber wir haben damals eben viele verschiedene Perovskit-Strukturen untersucht. Strontium-Titanat, KMN, F3, Lanthan, Aluminiumoxid und verschiedene Mineralien aus dieser Klasse. Und diese Perovskit-Strukturen, die können so alles Mögliche. Die können magnetisch sein, die können ferromagnetisch sein. Viele sind ferroelastisch bei unterhalb einer gewissen Temperatur. Dann gibt es sogar welche, die supraleitend sind. Also der Alex Müller hat den Nobelpreis dafür bekommen, dass er in Perovskit Supraleitung gefunden hat. Die Hochtemperatur-Supraleiter finden in Perovskit-Strukturen statt. Mhm. Es gibt also Bariumtitanat ist auch ein aus dieser Klasse von Kristallen, war eins der ersten ferroelektrischen Materialien. Also, und dann gibt es in den letzten 10, sagen wir jetzt sind es auch schon wieder 15 Jahre her, sogenannte multiferroische Phasenübergänge, also sind Materialien, die gleichzeitig ferroelektrisch und ferromagnetisch sind. Mhm. Auch solche Phasenübergänge hat man in Perovskit-Strukturen gefunden. Also Perovskit-Materialien, das ist das sind Kristalle, die alles können irgendwie. Das sind so Alleskönner. Damit kann man alles Mögliche machen. Ich habe einmal mit einem Physiker gesprochen, also mit einem Experimentalphysiker, Jim Scott, der jahrelang auch an Perovskit-Strukturen gearbeitet hat, und der hat gemeint, Perovskit ist einfach weich in alle Richtungen. Sozusagen. Also das wird je nachdem, bei welcher Temperatur man ist, gibt es Phasenübergänge und das wird ferroelektrisch, ferromagnetisch, ferroelastisch, supraleitend, multiferroisch. Und das Ganze ist nach wie vor noch Grundlagenforschung? Nein, das hat durchaus Anwendungen. Also es hat durchaus extremes Anwendungspotenzial. Zum Beispiel hat man gefunden im Strontium-Titanat, das ja nicht ferroelektrisch ist. Das ist ein sogenannter incipient ferroelektrisches Material. Das würde ferroelektrisch werden, wenn man nicht vorher zu T gleich 0 kommen würde. Sozusagen, also das Strontium-Titanat ist überhaupt ein hochinteressantes Material. Und da hat man gefunden, wenn man dünne Filme herstellt und die epitaktisch auf ein anderes Material aufbringt, dann aufdampft. Dann wird das ferroelektrisch bei Raumtemperatur. Und ferroelektrisch heißt jetzt? Ferroelektrisch heißt, es gibt ein elektrisches Feld, also ja. So wie piezoelektrisch. Man kann sich das vorstellen, es entsteht ein elektrisches Feld, man kann dieses elektrische Feld dann, also es ist kein magnetisches Feld. Dipolmoment. Ja, ja. Und wie bei einem piezoelektrischen Material zum Beispiel. Also die meisten Ferroelektriker sind auch piezoelektrisch. Genau, das heißt Kompression. Aber ich wollte noch kurz zu der D2-Schicht was sagen, weil die Vorlesung heißt Physik der Erde. Mhm. Und in dieser Vorlesung habe ich jahrelang erzählt, dass man nicht weiß, woraus diese T2-Schicht besteht, weil es ist in den Büchern gestanden bis zum Jahr 2004, dass es entweder Material ist, das aus dem äußeren Kern ausgeflockt ist oder aus dem unteren Mantel abgesunken. Und bis zum Jahr 2004 hat man nicht gewusst, aus welchem Material das besteht. Genau diese Übergangszone. Also diese Übergangszone, die ungefähr 100 Kilometer dick ist. Aha. Nur. Ja. Und dann im Jahr 2004 ist diese Arbeit von Herr Rose in Nature herausgekommen. Und der hat eben experimentell bestätigt, dass es dort einen Phasenübergang gibt von einer Perovskit-Phase in eine sogenannte Post-Perovskit-Phase, der allerdings ziemlich sicher relativ stark erster Ordnung ist. Und das heißt, dieser Phasenübergang ist bei dieser Temperatur-Druck-Situation und diesem Material einfach da. Ja, und also das zu erklären ist dann in der T2-Schicht ist eben die Geotherme, das heißt die Temperaturlinie über die Erde, das hat ungefähr 2500 Grad Celsius und 240 Gigapascal. Und da sind die Bedingungen eben so, dass dieses Material dort einen Phasenübergang macht. Warum faszinieren dich Phasenübergänge als Thema, das dich 30 Jahre begleitet? Naja, also mich faszinieren Phasenübergänge, weil was das Schöne ist, wenn man sich mit Phasenübergängen beschäftigt, dann muss man sich nicht nur mit einer Phase beschäftigen, sondern man kann sich mit Materialien insgesamt beschäftigen. Das heißt, es tut sich etwas, es ändert sich die Struktur von einer Struktur, geht die Struktur in eine andere Struktur über. Und obwohl sich oft die Struktur nur fast geringfügig ändert, ändern sich die physikalischen Eigenschaften oft drastisch. Also wie gesagt, also das kann unmagnetisch sein oberhalb von Phasenübergang und kann dann plötzlich magnetisch werden. Oder das kann nicht leitend sein, das Material kann ein Isolator sein und bei tiefer Temperatur plötzlich zu einem Metall werden. Und durch diese ganzen Divergenzen bei Phasenübergängen zweiter Ordnung, obwohl sich da eben nur die Auslenkungen eben nur sehr geringfügig ändern, ändern sich die physikalischen Eigenschaften unter Umständen, also die divergieren beim Phasenübergang, wie der Andi das vorher gesagt hat. Heißt auseinandergehen. Divergieren heißt, dass die unendlich werden. Ach, unendlich. Also da kann ein Material zum Beispiel, eine schöne Anwendung ist zum Beispiel TGS. Man verwendet das Material so für Erdbebensuche. Also wenn ich jetzt die Hand heben würde und du hättest da hinten TGS als pyroelektrischen Sensor, dann würde das Material spüren in 20 Meter Entfernung die Wärme, die von meiner Hand ausgeht. Aha. Weil eine geringe Temperaturänderung macht eben eine starke Änderung in der dielektrischen Eigenschaft. Aha, verstehe. Also das heißt, ein Hebel. Wie ein Hebel, genau, ja. Also das heißt, man ändert die Temperatur nur ganz wenig, um ein Zehntel Grad oder um ein Tausendstel Grad. Ja. Und die Dielektrizitätskonstante, die ändert sich um einen Faktor 1000. Ja. Zum Beispiel, oder 100.000 in der Nähe von verstärkter Transistor. Oder genau, ja. Und das hat natürlich faszinierende Anwendungen, so etwas. Aha. Und wenn man das versteht, dann hat man das Gefühl, man könnte das auch anwenden. Also natürlich, ja. Also es ist natürlich schon immer interessant, die Dinge auch anzuwenden irgendwann. Aber wie gesagt, also ich bin Materialphysiker, der sich für die Grundlagen interessiert. Und, deine Forschungsgruppe heißt funktionelle Materialien. Ja. Und Olivin ist auch noch ein Thema. Ja, also Olivin ist auch ein Material, das im oberen Erdmantel vorkommt und da gibt's in diesem Material gibt es drei, das ist so ein Schmuckstein auch. Man kann das auch als Schmuckstein verwenden, das hat so eine schöne grüne Farbe. Ja. Und dieses Material macht also in dieser Übergangszone, also bei 440 Kilometer Tiefe, macht es einen Phasenübergang von einer sogenannten Alpha-Phase in eine Beta-Phase. Das sagt jetzt nicht viel, aber da ändert sich einfach nur die Struktur. Dann gibt es bei 520 Kilometer Tiefe gibt's seismische Signale, aber nicht in allen Bereichen der Erde. Da gibt es Bereiche der Erde, wo man gefunden hat, dass Olivin auch einen Phasenübergang macht, bei 520 Kilometer Tiefe von sogenannten Vatselit zur Ringwoodit-Struktur. Das ist ein faszinierender Phasenübergang eigentlich auch. Und dann gibt es noch einen dritten Übergang bei 660 Kilometer, wo sich Olivin zersetzt. Also wo dann aus dem Olivin MgSiO3 und MgO entsteht. Und das Faszinierende für mich ist immer, das zu wissen, obwohl man nicht dort gewesen ist, weil es einfach so sein muss, von all dem, was man eben forscht und sucht, experimentell. Ja. Thomas Lörting ist ein Chemiker. Chemiker aus Innsbruck. In Innsbruck beschäftigt sich mit den verschiedenen Formen von Eis. Und da gibt es ja nicht nur das gefrorene Eis von Wasser, das gefrorene Wasser, sondern auch wirklich viele verschiedene Eisformen, viele verschiedene gefrorene Formen. Und er hat mir erzählt, es gibt scheinbar, das hat so eine Sechser-Symmetrie normalerweise, Schneeblöcke, Eis mit Fünfer-Symmetrie, das müsste es geben auf dem Weg in der oberen Atmosphäre zum Mond, weil der Mond hat seinen Halo und wenn man dieses Licht in diesem Halo analysiert, weiß man, da gibt es eine Eismodifikation, glaube ich, nennt man das, die wir zwar noch nicht kennen, aber die muss dort existieren und dann fliegt man halt herum mit Schleppnetzen und versucht es zu fangen. Aha, na, da weiß ich zu wenig, ich weiß nur, dass das Eis, das auf unserer Erde existiert, ist hexagonales Eis. Ja, ja. Es hat hexagonale Struktur. Ja, genau. Also das, deswegen hast du gemeint, diese Binnenwaben-Muster, sozusagen diese Sechsecke. Ja. Wenn man das dann abkühlt, also bei tiefen Temperaturen, kann es kubisch werden. Also es gibt kubisches Eis, davon weiß ich auch, weil wir haben mit Thomas Lörting Messungen gemeinsam gemacht. Ja. Die haben das Eis aus Innsbruck nach Wien gebracht und wir haben es dann in Wien gemessen. Ja. Und es gibt insgesamt 18 verschiedene Eisphasen. Ja, ja. Bei verschiedenen Temperaturen und bei verschiedenen Drücken. Und ich habe eben mit Andi gesprochen, also es wäre interessant zu schauen, ob es welche davon gibt, die wir auch mit unserer Methode berechnen könnten. Vielleicht, weil es könnte ja sein, zum Beispiel, dass auf dem Jupitermond Europa, da gibt es ein 100 Kilometer tiefen Eismeer sozusagen. Aha. Wo man nicht genau weiß, ist das jetzt flüssig oder mit speziellen Drücken und Temperaturen. Also da könnte man sich durchaus vorstellen, dass dort amorphes Eis vielleicht gibt oder kubisches Eis auch. Und im Labor kann man ja vieles auch schon herstellen, aber eben nicht alles, was man gerne hätte. Ja. Eine Sendung mit dem Thomas Lörting gibt es eh schon, eine physikalische Soiree. Mhm. Ich muss nur noch schauen, welche Nummer die hat, da kann ich hinlinken. Andi, du hast noch schon was in der Röhre liegen. Ich wollte noch was sagen. Vermutlich, was allgemein an technologisch, an abstrakt, an Phasenübergängen zweiter Ordnung interessant ist, ist, dass eben diese Divergenzen beim Phasenübergang zweiter Ordnung passieren. Und das unendlich wird. Ja, und unendlich werden unter anderem, also was wirklich unendlich wird, sind die sogenannten Suszeptibilitäten. Suszeptibel heißt, dass ein Material in der Lage ist, auf etwas zu reagieren. Mhm. Ja. Und das ist zum Beispiel bei einem Magneten, also bei einem Ferromagneten wäre das die magnetische Suszeptibilität beispielsweise. Mit anderen Worten, ich habe eine Magnetisierung und jetzt ist die Fragestellung die, wenn ich der Magnet befindet sich in einem äußeren Feld, ich ändere das Feld geringfügig. Die Frage ist, was macht der Magnet? Ändert sich die Magnetisierung sehr viel oder sehr wenig? Mhm. Und in der Nähe von einem Phasenübergang zweiter Ordnung divergiert die Suszeptibilität. Man kriegt das natürlich experimentell nie ganz genau hin auf den kritischen Punkt, aber wenn ich in der Nähe eines solchen Phasenübergangs bin, dann reagiert sozusagen das Material über seine Suszeptibilität, je nachdem welches Feld, ob das jetzt magnetisch oder elektrisch oder was immer ist, reagiert es äußerst empfindlich auch auf die kleinsten Änderungen des Feldes. Das heißt, wenn ich jetzt ein Messgerät bauen will, um Feldänderungen für dieses Feld zu messen, dann werde ich vermutlich so ein Material hernehmen, das in dem Bereich, der mich interessiert, gerade einen Phasenübergang zweiter Ordnung oder in der Nähe einen Phasenübergang zweiter Ordnung ist, weil dort weiß ich, da habe ich eine Suszeptibilität in dem Material, die sehr hoch ist und damit reagiert das Material äußerst empfindlich auf Änderungen. Mhm. Und das bietet natürlich die Möglichkeit, dann solche Felder hochpräzise zu messen. Und ich denke, eine Vielzahl von technologischen Anwendungen basiert darauf, dass ich mir denke, aha, ich habe einen Phasenübergang zweiter Ordnung oder Nähe zweiter Ordnung, eine große Suszeptibilität. Mhm. Dadurch habe ich im Prinzip ein sehr empfindliches Instrument, um Feldänderungen, die damit zusammenhängen, zu messen. Ja, und was auch noch interessant ist in dem Zusammenhang. Das nutze ich einfach aus. Mhm. Diese Weichheit sozusagen oder die starke Reaktionsfähigkeit meines Materials in der Nähe dieses Phasenübergangs. Mhm. Ja, und was interessant ist, man möchte das ja bei Raumtemperatur haben. Und da gibt es also findige Leute, die mischen dann verschiedene Materialien zusammen, sodass die Phasenübergangstemperatur auf Raumtemperatur kommt. Dass das bei Raumtemperatur stattfindet. Und das funktioniert auch ganz gut eigentlich. Wir haben jetzt noch zwei Aspekte eigentlich noch gar nicht gestreift. Das eine war unsere konkrete Anwendung aufs Strontium-Titanat, ja, von unserer Theorie. Und das zweite war die Rolle, die die Dichte-Funktionaltheorie und die quantenmechanischen Berechnungen dabei, genau, spielen. Zu unserem Paper gab es im Standard einen Artikel und da ein Forum mit interessanten Postings. Leider haben wir es im Stress nicht geschafft, die gleich zu beantworten, aber vielleicht hören die... Postings soll man ja gar nicht beantworten. Das ist ganz schlecht. Die gar nicht, also, nicht anrühren. So, dort haben Leute natürlich, die offensichtlich auch vom Fach waren, die durchaus vernünftige Frage gestellt, warum wir uns in unserem Artikel mit Strontium-Titanat beschäftigen. Das ist nämlich im Gegensatz zu anderen Perovskiten. Es hat die Perovskit-Struktur, aber Strontium-Titanat ist ein äußerst seltenes Material auf der Erde und es wird eigentlich in der Regel künstlich hergestellt. Was hat das für eine Rolle gehabt in eurer Arbeit? Es war die Anwendung, bei der wir unsere Theorie und die Genauigkeit, die mit unserer neuen Theorie möglich ist in der Beschreibung von Hochdruckphasenübergängen, wo wir das explizit demonstriert Experimentell nämlich. Also, dass man es auch wirklich zeigen kann, dass die Theorie stimmt. Und manche Leute haben sich in dem Standardforum mit Recht gefragt, ja, warum haben sie denn das genommen, warum haben sie denn nicht zum Beispiel den Post-Perovskit-Übergang studiert. Ja, ja, okay. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Dieses Strontium-Titanat ist auch ein Perovskit. Ja. Aber es hat für unsere Anwendungen jetzt und für die erste Demonstration der Leistungsfähigkeit unserer Theorie mehrere große Vorteile gehabt. Einerseits den, dass dieses Material einfach eine Schlüsselrolle gespielt hat in der Erforschung der strukturellen Phasenübergänge. Das ist seit den 60er Jahren immer wieder untersucht worden und verschiedenste Effekte, zum Beispiel dieses Weichwerden von Phononen, die ganze Theorie dazu ist zum Teil oder zu einem Großteil aus dem Studium von Strontium-Titanat entstanden und viele Effekte sind dort zum ersten Mal gesehen worden. Ach, das ist dieses Modellmineral. Dieses Strontium-Titanat hat, kann man sagen, die Rolle einer Drosophila gespielt für das strukturelle Phasen. Genau, das ist mir zuerst nicht eingefallen. Und dieses Strontium-Titanat haben wir damals im Rahmen von diesem EU-Projekt. Aha. Von acht Gruppen haben das untersucht und wir haben alles gemessen, was möglich ist an diesem Material. Ja. Und haben die Landortparameter bestimmt damals. Ja. Und zwar für temperaturabhängige Phasenübergänge im Strontium-Titanat. Ja. Und das war der Vorteil. Wir haben sozusagen die Parameter schon gehabt. Auch. Wir haben die Landortparameter gehabt. Und zwar bei niedrigen Drücken. Eingangs haben wir ja gesagt, dass unsere Arbeit sich mit der Verallgemeinerung oder der Erweiterung der Landortheorie auf hohe Drücke, beschäftigt. Und was das beinhaltet, ist, natürlich muss sich unsere neue Theorie bei niedrigen Drücken auf die bekannte Theorie reduzieren. Diese Theorie spielt also sozusagen die Rolle von Randbedingungen unsere neue oder die jede Erweiterung der Landortheorie auf hohen Druck natürlich erfüllen muss. Sie muss als Spezialfall die bekannte Theorie beinhalten. Und jetzt braucht man zur Demonstration natürlich erst einmal ein Material, dessen Theorie bei Ambient Pressure, wie man sagt, also bei niedrigem Druck, sehr, sehr präzise und sehr, sehr gut bekannt ist. Das heißt, man sucht sich zunächst einmal nicht das neueste, gerade entdeckte Material, das experimentell wahnsinnig schwer zugänglich ist, wie dieser Post-Perovskit, sondern man sucht sich ein etabliertes Material, dessen Parameter hochpräzise ganz genau bekannt sind. Und dann kam auch noch das Glück dazu, dass von Strontium-Titanat vor drei, vier Jahren in Physical Review B der Gruppe von Jens Kreisel aus Luxemburg ganz, ganz hochpräzise Hochdruckmessungen an Strontium-Titanat publiziert wurden. Das heißt, wir hatten sozusagen alle Zutaten, die wir brauchten, um unsere neue Theorie anzuwenden. Wir haben wir kennen sehr, sehr präzise das Verhalten bei niedrigem Druck und auch die Theorie bei niedrigem Druck. Und wir haben hochpräzise Messungen der Gitterparameter für hohen Druck von einer top-experimentellen europäischen Gruppe. Das Einzige, was uns jetzt gefehlt hat und was ein entscheidender Punkt ist in unserer Theorie, ist die Druckabhängigkeit der elastischen Konstanten. Nämlich unsere Theorie besteht darin, wir nehmen sozusagen das Hooke'sche Gesetz her. Das Hooke'sche Gesetz hat eine Konstante, sogenannte Federkonstante. Die beschreibt sozusagen die Proportionalität zwischen Auslenkung und Kraft. Ein nichtlineares Hooke'sches Gesetz oder sozusagen eine Erweiterung des Hooke'schen Gesetzes auf große Verzerrungen kann man im Prinzip so basteln, dass man diese Federkonstante jetzt selbst wieder deformationsabhängig macht. Ja. Ja, das wäre sicher eine formale Beschreibung. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen. Ein zentrales Element unserer Theorie, unserer jetzigen Beschreibung, ist die Druckabhängigkeit der elastischen Konstanten. Das war nämlich der Punkt, der in den bisherigen theoretischen Behandlungen immer mehr oder minder gentleman-like vernachlässigt wurde. Nur das darf man einfach nicht machen. Wenn man sich vorstellt, bei elastischen, wenn ich elastische Konstanten habe, die in einem Material in der Gegend von 100 Gigapascal liegen und ich bringe selber 100 Gigapascal äußeren Druck auf, dann kann ich mir vorstellen, dass diese einfache Proportionalität nicht mehr gilt. Und sie gilt deswegen nicht, weil die elastischen Konstanten, weil das Material einfach viel, viel härter wird unter Kompression. Und damit werden die elastischen Konstanten sich um 100% oder 200% nach oben ändern. Härter in der Quantenphysik. Und das, ja, genau. Und das zu, und das zu berücksichtigen war ein entscheidender Punkt. Nur dieses Verhalten, dieses Hartwerden sozusagen der elastischen Konstanten, das ist von Material zu Material verschieden. Da geht es einfach um den quantenmechanischen, um den inneren Aufbau dieser Materialien. Und da haben wir uns natürlich eine potente Gruppe gesucht von Quantenphysikern, die in der Lage sind, das mit Dichtefunktionaltheorie auch wirklich zu berechnen. Und es gibt hier in Wien eine Top-Gruppe um den Herrn Professor Blaha, Technische Uni. Auch von der Technischen Uni, die sind von der theoretischen Chemie. Blaha ist ein theoretischer Chemiker, der sich seit vielen Jahren mit der Entwicklung des Dichtefunktionaltheorie-Programms Wien 2K, also das steht natürlich für Wien als Entwicklungsort und 2K steht für das Jahr 2000. Das gab es schon in einigen Versionen, dieses Wien 2K, und es ist mittlerweile eins der wirklich etablierten und auch eins der weltweit präzisesten Programme, um sogenannte quantenmechanische Dichtefunktionaltheorie-Berechnungen von Materialien durchzuführen. Also wenn hohe Drücke praktisch angewendet werden, sodass das Material härter wird, weil eben diese Atome nicht auf derselben Stelle sitzen. Wobei man jetzt sagen muss, dichte Funktionaltheorie hat per se nichts mit hohem Druck zu tun. Das ist einfach die Idee ist die folgende. Und da kommen wir vielleicht wieder auf den Ausgangspunkt des Gesprächs zurück. Ja. Nämlich, ich habe viele Teilchen und versuche eine Beschreibung durch wenige Freiheitsgrade. Ja? Ja. Was man ja wirklich machen muss, ist, wenn man die Energie oder die Energiezustände eines Materials berechnen will, aus 10 hoch 23 Teilchen, dann müsste ich im Prinzip die Schrödinger-Gleichung für 10 hoch 23 Teilchen lösen. Und das ist natürlich in der Praxis vollkommen undurchführbar. Nämlich die Schrödinger-Gleichung, die Lösung der Schrödinger-Gleichung besteht in der Berechnung der Wellenfunktion. Und diese Wellenfunktion hängt jetzt von 10 hoch 23 Koordinaten und deren Spinzuständen auch noch ab. Das ist ein vollkommen aussichtsloses Unterfangen. Und Walter Kohn, der Nobelpreisträger, der ja ursprünglich aus Wien stammt, Nobelpreis für Chemie, hat entdeckt, dass es eine drastische Vereinfachung gibt dieses Problems, nämlich man muss nicht die volle Vielteilchenwellenfunktion der Schrödinger-Gleichung berechnen, sondern es reicht die Dichtefunktion der Elektronen auszurechnen. Und das ist natürlich nur eine Funktion, die hängt im Wesentlichen, die hängt nur von der Ortskoordinate, die hängt nur von drei Zahlen ab. Während die Wellenfunktion des Vielteilchenproblems von 10 anderen. Hoch 23 Teilchen, das ist eine enorme Vereinfachung. Ja. Ja? Und natürlich ist damit eine gewisse Näherung verbunden. Es gibt ein unbekanntes Element in dieser Theorie, das ist sogenannte Exchange Correlation Potential. Da kommt wieder die Korrelation ins Spiel, weil auch die Elektronen sind untereinander korreliert. Wir wissen, zwei wollen nicht am gleichen Ort sein und wenn sie sich zu nahe kommen, dann stört sie das. Auch die Elektronen in einem Festkörper sind hochgradig korreliert. Und ein Großteil der Probleme, die man in der Dichtefunktionaltheorie hat, besteht darin, diese Korrelation in den Griff zu kriegen. Es gibt also, und mittlerweile ist diese Theorie sehr weit entwickelt und man kann dieses Exchange Correlation Potential, das man eigentlich nicht kennt, immer besser approximieren. Diese Approximationen sind mittlerweile sehr, sehr gut und man kann in Festkörpern damit zum Beispiel Gitterkonstanten bis auf ein paar Prozent berechnen und auch elastische Konstanten bis auf ein paar Prozent genau berechnen. Ich habe gerade noch im Spektrum der Wissenschaft gelesen, dass dann eigentlich die spezielle Relativitätstheorie auch noch eingebaut werden muss bei sehr schweren Atomen, weil einfach die Ladungen im Kern so groß sind, dass die Elektronen so stark beschleunigt werden, dass man um diese relativistischen Effekte gar nicht umhinkommt. Das erklärt dann unter anderem, warum Gold so glänzt, weil sie eben blau absorbiert und der Rest in es geht, gelb. Ja, die sogenannten Core-Elektronen spüren bei starken, bei schweren Kernen bereits die relativistischen Effekte, weil man kann sich sozusagen volkstümlich vorstellen, dass die in der Nähe des Kerns so schnell herumsausen, dass man relativistische Korrekturen schon einbauen muss und die sind in Wien2K standardmäßig bereits eingebaut. Ich frage mich immer, wie würde eine Welt ausschauen, die weniger kompliziert ist? Wo man einfach sagt, okay, das ist alles irgendwie linear. Wie wäre unsere Welt? Wahrscheinlich wäre sie gar nicht da, weil es gibt ja, eine Sache, die sehr interessant ist, wenn man die Naturkonstanten nur ein bisschen abbinden würde, wären manche Dinge nicht mehr, sprich Atome wären nicht mehr stabil oder Wasser würde keine Anomalie zeigen oder die diverse, also an diesem Gefüge zu drehen ist ganz sehr arg. Delikat. Ja. Du hast einen Forschungsförderungsantrag in der Röhre liegen. Und der geht genau darum, dass man im Prinzip sehr viel jetzt simulieren kann. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen, abgesehen von einer phänomenologischen Beschreibung mit zum Beispiel Dingen wie Thermodynamik und Landertheorie. Ja. Und dem Experiment, sprich zum Beispiel seismischen Wellen und so weiter, ist das dritte Standbein der Geowissenschaften und der Hochdruckphysik sicherlich jetzt Simulation. Ja. Simulation ist überhaupt in der Physik jetzt nicht mehr wegzudenken, weil wir haben schon gesagt, 10 hoch 23 Teilchen, alle vielleicht miteinander korreliert. Da gibt es ein paar theoretische Zugänge, die sind schon äußerst schwierig. Aber natürlich ist mittlerweile eins der Hauptinstrumentarien, um solche Probleme anzugehen, Simulationen. In den Simulationen habe ich natürlich das Problem, dass ich nicht 10 hoch 23 Teilchen tatsächlich rechnen kann, sondern vielleicht nur ein paar hundert. Da stellt sich dann das Problem darin, die sogenannten Finite-Size-Effekte loszuwerden. Das heißt mit anderen Worten, von meinem kleinen endlichen System, das ich im Computer simuliere, dann zu extrapolieren. Auf große bis makroskopisch große Systeme. Aber da gibt es auch ein Instrumentarium, das hat man mittlerweile ganz gut im Griff. Und Computersimulationen sind also in der modernen Physik, gerade aufgrund dieser Problematik, dass es viele Teilchen sind, deren Verhalten miteinander wichtig ist und wo ich nicht einen einfachen Freiheitsgrad herausgreifen kann, sind eben Computersimulationen einfach nicht mehr wegzudenken. Das ist, würde ich sagen, ist der dritte Pfeiler der modernen Physik mittlerweile. Die Franzosen haben einen Atombombentest noch in den 90er Jahren gemacht, damit man eben noch ein paar Daten kriegt, um jetzt diese Atombombentests zu simulieren. Genau, und die Seismologen sind sehr traurig seither, weil eine Atomexplosion natürlich aus verschiedenen Gründen die beste Schallquelle ist, die man sich als Seismologe nur wünschen kann. Es ist die Energie sehr genau bekannt in einer solchen Explosion unterirdisch und auch der Ort extrem gut bekannt und damit kriegt man einfach qualitativ sehr, sehr gute Daten und die Geologen sind vermutlich die einzigen, die den unterirdischen Atombombenversuchen nachtrauen mittlerweile. Und wie geht's jetzt bei dir weiter, Andreas? Ja, ich habe mit Peter Blaha zusammen ein Projekt geschrieben und das habe ich gerade gestern beim Forschungsförderungsfonds abgegeben. Das Projekt hat zwei Stoßrichtungen. Einerseits wollen wir mit dieser neuen Hochdruck-Landertheorie uns verschiedene Materialien anschauen. Teilweise hoffen wir auch, die bestehende Literatur in dem Bereich empfindlich zu revidieren, weil wir erwarten teils große Abweichungen, die unsere neue Theorie liefert in Bezug verglichen mit den alten Ergebnissen, die mit den relativ unzulänglichen Näherungen bisher gewonnen wurden. Ich wollte euch ein paar Feinde machen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, das ist natürlich, das Problem hat man immer, wenn man sozusagen in einen Bereich kommt, wo etablierte Leute seit zig Jahren publizieren und man kommt jetzt mit einer neuen Theorie und sagt, potenziell ist mal alles falsch, was bisher gemacht wurde, wir machen es jetzt besser. Und die sagen, wir haben gerade auf dich gewartet. Dann kann man sich natürlich auf sozusagen schaumgebremste Gutachten einstellen. Ja. Aber gut, so ist halt Wissenschaft. Ist letztlich jeder froh darum und es stimmt. Man bewegt sich hier zwischen zwei Extremen. Das eine ist bescheiden zu sagen, naja, wir verbessern ein kleines Detail, was meiner Meinung nach erstens nicht der Wahrheit entspricht und zweitens dazu führt, dass man nicht beachtet wird. Mhm. Wenn man allerdings sagt, so, wir machen das jetzt zum ersten Mal richtig, dann macht man sich natürlich, dann steigt man einigen Leuten auf die Zehen. Ja. Und das müssen wir natürlich einfach riskieren. Und wir glauben aber trotzdem, dass die Argumente auf unserer Seite sind in dem Bereich. Also ein Aspekt dieses Projekts ist also die Anwendung unserer neuen Theorie und das Ausprobieren dieser Theorie an möglichst vielen Materialien, um zu schauen, wie gut das alles funktioniert und wo wir neue Ergebnisse ableiten können, beziehungsweise wo die alten vielleicht empfindlich zu revidieren werden. Mhm. Die zweite Stoßrichtung ist die Implementierung des Stresstensors, des sogenannten Stresstensors in das dichte Funktionaltheorie-Programm. Das sind die Verzerrungen. Das ist im Wesentlichen ein richtungsabhängiges Maß für den Druck. Okay. Druck muss ja nicht nur, es gibt ja viele Situationen, die interessant sind, wo der Druck nicht nur von allen Seiten gleich kommt, sondern wo ich zum Beispiel uniaxial, wo ich nur in eine Richtung drücke. Ja, ja. Ja, und deswegen ist auch Druck keine einfache Zahl, sondern wird im Prinzip durch eine Matrix, mhm, durch eine 3x3 Matrix beschrieben. Das ist der sogenannte Stresstensor. Und diesen Stresstensor in diesem Dichtefunktionaltheorie-Programm zu implementieren, würde aus verschiedenen Gründen einen großen, großen Fortschritt bedeuten. Die Dichtefunktionalprogramme gibt es viele und sie verwenden viele verschiedene Ansätze. In manchen dieser Ansätze ist es zwar leichter, einen solchen Drucktensor zu implementieren, aber aus verschiedenen Gründen sind diese Resultate dann auch teilweise nicht so genau. Mhm. Win2K hat den Anspruch, sehr, sehr genaue Berechnungen machen zu können, aber genau in dem Formalismus, den Win2K verwendet, ist es nicht so leicht, einen Drucktensor einzubauen. Und das ist der zweite Eckpfeiler des Projektes, das wir momentan eingereicht haben. Und ich glaube, das wäre ein bedeutender Fortschritt, weil es würde Hochdruckberechnungen mit Dichtefunktionaltheorie bei großem Genauigkeitsanspruch deutlich vereinfachen. Das ist sozusagen die zweite Motivation für unser Projekt, das momentan in Begutachtung dann hoffentlich sein wird. Und die Arbeit an diesem Projekt findet auf Papier und Bleistift, beziehungsweise mit Computer statt? Findet teils mit Papier und Bleistift und teils natürlich unter Einsatz von großen Computerclustern statt. Ja. Diese Programme beschäftigen oft viele hundert Rechner mehrere Wochen. Man muss sich ja vorstellen, dass man ein hochkompliziertes quantenmechanisches Problem mit vielen Teilchen löst. Mhm. Da kommt uns Gott sei Dank die tolle Infrastruktur, die mittlerweile in Wien dafür zur Verfügung steht, zugute. Gell? Ja, genau. Es gibt ja den sogenannten VSC3, der jetzt dieses Jahr aus der Taufe gehoben wurde. Ja. Den Vienna Scientific Cluster, ja, das ist ein mittlerweile ein Joint Venture, wo, glaube ich, 8 verschiedene österreichische Universitäten beteiligt sind und wo FWF gesponserte Projekte auch Rechenzeit bekommen. Mhm. Und der VSC3 ist in unter den 150 schnellsten Rechnern weltweit. Aha. Und ist wirklich ein Top-Instrument, um solche, wie man sagt, Parallelen. Mhm. Diese Rechnungen müssen parallelisiert werden. Das heißt, sie werden auf die anstehenden Aufgaben in so einem Programm werden auf viele, viele Rechner verteilt. Mhm. Da gibt es dann eigene Menschen, mit denen man dann zusammenarbeitet, die das umsetzen, was man gerne hätte. Wir schreiben schon diese Programme alle selbst. Der Code von Win2K wird in der Arbeitsgruppe von Peter Blaha und Karl-Heinz Schwarz, das sind sozusagen die Leute, die das in Wien seit Jahren oder Jahrzehnten vorantreiben, diese Entwicklung, der wird kontinuierlich weiterentwickelt und dieser Drucktensor ist ein Modul, das dann in diesem Programmpaket enthalten sein wird. Fortran. Ja, ja, das ist in sind alles, ich selber programmiere zwar lieber in C, aber ich schätze auch, dass einige Informatiker über meine C-Programme nicht sehr glücklich wären über den Stil, aber sie funktionieren. Ganz und wir schreiben diese Programme selber. Natürlich ist Effizienz und gutes Programmieren in dem Bereich natürlich ganz essentiell. Und damit auch im eigenen Haus, wenn die TU gute Informatiker hat oder die das auch... Also Zusammenarbeit natürlich mit den Leuten von VSC, vom VSC-Cluster ist absolut unerlässlich und das ist wirklich ein zentraler Punkt dieser ganzen Problematik ist, effiziente Programme zu haben und gute, dichte Funktionaltheorie-Programme zu haben, die auch gut parallelisiert sind und die Rechnungen dauern trotzdem Wochen oft. Und Wilfried, deine Rolle ist da in diesem Gefüge? Du bist jetzt, wie es weitergeht, wo bist du? Jetzt beim Andem meinst du, oder? Ja. Also ich bin... Du bist immer mit ihm in Kontakt. Ja, also wir haben ja mit den Phasenübergängen, ich glaube, weiß nicht, jetzt insgesamt auch schon 15 Jahre oder länger zusammengearbeitet. Und meine Rolle ist die Landau-Theorie, also der Teil, eher der gruppentheoretische Teil in diesem Zusammenhang. Ja. Und wie geht es bei dir weiter? Was planst du für? Verschiedenste Richtungen. Also ich bin ja in der Gruppe funktioneller Materialien und wir haben uns beschäftigt mit so schwammartigen Strukturen, nanoskopisch großen schwammartigen Strukturen und haben dort Glasübergänge studiert, haben uns angeschaut, was molekulare Flüssigkeiten machen, wenn man sie in so sogenanntes Confinement gibt. Und da haben wir in letzter Zeit sehr viel gemessen, auch an Wasser in Confinement. Also wir haben uns angeschaut, wie sich Glasübergänge oder Phasenübergänge, Einfriervorgänge in Wasser verändern, wenn man sie in nanometergroße Poren einschließt. Da kann man ja in das sogenannte No Man's Land vordringen, wo man normalerweise nicht hinkommt, weil Wasser bei spätestens minus 40 Grad kristallisiert. Mhm. Da haben wir sehr schöne Ergebnisse und da sind wir gerade dabei, das zu veröffentlichen. Aber was im Zusammenhang noch mit diesen geologischen Sachen ist, wir haben vor einem Jahr ungefähr diese schwammartigen Strukturen verwendet, um sozusagen kleine Erdbeben auszulösen. Mhm. Also wir haben... Da gibt es ein schönes Paper von einem amerikanischen Physiker, das heißt Crackling Noise. Und das kommt daher, also wenn man zum Beispiel Papier nimmt, und man hört das wahrscheinlich eh gut, wenn man das zerknüllt, da gibt es dieses Rascheln. Ja. Oder wenn man Papier zerreißt, so, also hernimmt und das zerreißt, dann gibt es sogenanntes Crackling Noise. Mhm. Und da gibt es Materialien, die also crackeln oder wie sagt man auf Deutsch? Crackeln. Oder wenn man Kreide zum Beispiel bricht, dann macht es Plop. Ja. Also Kreide bricht mit einem Plop. Plopartig. So plopartig, das haben wir am Anfang geübt. Also Klick geht auch. Oder Spaghetti macht Klick, genau. Wenn es hart gekocht ist, macht es Klick. Ja. Und wir haben 2013, glaube ich, war das in Physre Flatter veröffentlicht, wo wir uns angeschaut haben, wie wenn man so schwammartige Strukturen bricht und wenn man die Geräusche untersucht, die akustischen Signale untersucht, dann findet man also eine Verteilung, so wie beim Gutenberg-Richter-Gesetz, also dass die starken Erdbeben sozusagen oder die starken Events mit hoher Energie viel weniger häufig auftreten als Events mit geringerer Energie. Ja. Und das hat ziemliches Aufsehen erregt und das hängt auch eben mit diesen mit Erdbeben zusammen. Wir haben damals alle vier Erdbebengesetze gefunden, die es bei Erdbeben auch gibt. Und das sind sogenannte Nano-Erdbeben, also Erdbeben in einem kleinen Material. Ja. Und im letzten Jahr haben wir eben sehr viele Messungen gemacht, wo wir mit Hilfe einer anderen Methode diese Nano-Erdbeben untersuchen. Das heißt, wir haben jetzt ein Gerät, weil wir bei sehr tiefer Frequenz, also das Material sehr langsam, extrem langsam zusammendrücken. Mhm. Also wir drücken das mit, weiß ich nicht, also ein Zehntel Millimeter pro Tag oder so irgendwie. Aha. Also extrem langsam zusammen und schauen uns das akustische Signal an und warten dann, bis das Material bricht und untersuchen diese Mini-Erdbeben und erhoffen uns daraus Rückschlüsse auf Erdbeben ziehen zu können. Also das ist auch eine Forschungsrichtung, die wir im Moment betreiben, sehr stark. Wow, also das war jetzt eine der härteren Sendungen, finde ich, obwohl auch immer wieder die Begriffe weich gefallen sind. Aber es ist, ich muss mich mal entschuldigen für blöde Zwischenfragen, aber es ist einfach wirklich ein Gebiet, das durch dieses immer wieder darüber reden doch heller wird. Ja? Also ich finde, es ist einfach interessant, wie ihr das erklären könnt, und auch wenn wahrscheinlich viele von unseren Hörern jetzt irgendwie das Gefühl gehabt haben, wow, ja, ist es doch einfach, glaube ich, ganz gut rübergekommen, in welchem Gebiet ihr euch da bewegt. Also ich finde es sehr viel heller wie zu Beginn unseres Gespräches. Und ich finde es vor allem furchtbar faszinierend. Also das ist schon, also wenn man nichts davon weiß, was ich vorher eben nicht eben in diesem Zustand war, ist es spannend. Na gut, okay. Ich glaube, an dieser Stelle, bei der Stunde 2 machen wir jetzt Schluss und danke, Andreas Tröster. Bitte, danke. Bitte. Und danke, Wilfried Schanz. Bitte, gern. War ein sehr schönes Gespräch über Materialien, Phasenübergänge und Quantenphysik, Simulationen, Theorien, Änderung von Theorien, Maßstäbe auch und Entwicklungen. Ja, sehr schön. Ja. Lothar Podingbauer verabschiedet sich.